Bitte. Danke. Ja, willkommen bei Humoralpathologie, dem skeptischen Wissenspodcast für Softdrinkfreunde. Und wir sind wieder Roger und Tim. Hallo. Und Henrik. Hallo. Und wer ist das? Heute Überraschung, Sondergast. Wieder mal. Ja, also schon die ganze Zeit. Rebecca. Wir haben sie genommen, weil sie ist so ähnlich groß wie Henning. Dann müssen wir nicht immer das Mikro neu einstellen, wenn wir aufnehmen. Ich bin auch ähnlich blond wie Henning. Ja. Und er geruht ja auch nicht, wieder herzukommen. Auf jeden Fall nicht in der nahen Zukunft. Nächsten Woche. Also wir können euch sagen, was er meistens so macht in Japan. Das ist so Saufen und so Sachen, denke ich. Genau, also er hat und in Jogginghose rausgehen. Er hat uns ja ein Paket geschickt vor kurzem. Ah ja, stimmt. Da haben wir einen schönen Videoabend gemacht. Das war eine der tollen Sachen, die wir in unserer Pausenzeit erledigt Richtig. Haben. Da waren viele Süßigkeiten drin. Mhm. Für uns alle war das, außer für Becker. Oh, ich habe davon nicht mal was mitbekommen. Ja, von den stimmt. Das war ein geheimer Videoabend. Ach, ihr seid so blöd. Der war eigentlich nicht so geheim. Und wir wollten eigentlich schauen. Es waren eigentlich alle dabei, bis auf Becker. Wir wollten einen Exploitation-Abend machen, weil das ja Süßigkeiten aus Japan waren. Und da das wollten wir schauen, dazu. Black Ninja und Black Dynamite. Aber Black Ninja war nicht der richtige Black Ninja, weil es andere Richtig, Black Ninja war ein Film. Anderer Black Ninja. Es gibt zwei schlechte Filme, die Black Ninja. Genau, ja. Und das war ja. Der andere schlechte Film aus den 70ern und nicht von 2004. Aber es war mit Gordon. Ja, also wenn jemand Freunde wissen, wer gemeint ist. Wenn jemand Ninja Meister Gordon kennt, dann weiß der, wie der Film war. Ja. Das war auf jeden Fall ganz gut. Ja. Danke, Henning. Ja, danke. Ansonsten habe ich gelesen bei Twitter, Tim, dass du gerade bei Wikipedia geschlossen war, deine Masterarbeit fertig geschrieben hast. Ja, danke. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ah, danke. Toll. Ja, Tim ist jetzt auch bei Twitter. Ja. Es interessiert vielleicht auch die Hörer, wir sind ja alle bei Twitter. Mhm. Und ich muss sagen, objektiv sind wir wahrscheinlich die lustigsten Twitter-Accounts in Deutschland. Ja, also ganz objektiv gesehen. Tim findet man ja at Tim Schierbaum in einem Wort. Ja. Roger at Roger Braun und nicht at Sunsun Shah. Wie dein wirklicher Name auch ist. Jetzt bist du der Dumme. Ich dachte, bei Twitter macht man so nur so Witznamen im Gegensatz zu Facebook. Kann man so oder so machen, glaube ich. Ich dachte, bei Facebook macht man H-Hen mit Nachnamen Rick oder sowas. Ja. H-Henrik. Ja, genau. ab Namen. Bei Namen fällt mir ein Ursprungsnamen. Diesmal eine kurze Liste, nicht so wie beim letzten Mal. Also muss keiner jetzt weggehen und sich ein Bier aus dem Kühlschrank holen. Oder einen tollwütigen Hund, was der offizielle Humoralpathologie-Drink ist. Yum, yum. Genau. Also mixt euch das. Was war das nochmal? Tabasco, Wodka und Himbeer. 2cl Himbeersirup, 2cl Wodka. Und das geteilt durch eine Schicht Tabasco, ne? Genau. Und am Schluss machst du so ein paar Spritzer Tabasco rein. Wenn du die Leute gern hast, denen du das kredenzt, dann kannst Mehr du vorsichtig Tabasco. Sein. Oder so, ja. Ja. Kommt drauf an, ja. Ja. Okay, also wenn jemand lieber das als Bier möchte, kann er das nehmen. Brian aus der Schweiz, aus Bern. Brian ist nun aus der bekannt Schweiz. Als Brian. DJ Bobo Uko. Ich fand's gut, weil der erste Name, der gechannelt wurde, war wirklich Bobo Uko. Und jetzt also, ist es gut. Aber das DJ hast du selber hinzugefügt. Ne? Das DJ nicht, das gehört nicht zum Namen, aber ich denke, für 5 extra Euro darf man sich das einfach hinzufügen, oder? Ja. Sind wir alle d'accord damit? Ja. Okay, cool. Das ist ein ganz schön guter Name. Vor allem, der ist auch aus der Schweiz. Also. Ja, deswegen, es hat einfach so gut gepasst. Ich musste kurz schmunzeln, als ich das gelesen habe. Nur kurz? Hab. Ich glaube, ich hatte ganz schön lange geschmunzelt. Ja. Und Thorsten K. aus Facebook. Hihokoti. Okay. Hi-ho. Das war Hi-ho, ja. Hi-ho-kot. Iu. Das war macht den Leuten nicht ihre Ursprungsnamen schlecht. Genau, Ursprungsnamen sind nämlich schön. Wir haben uns gefreut, es hat ja jemand nach dem letzten Podcast eine lange Abhandlung im Internet geschrieben über Ursprungsnamen. Richtig. Und wir haben eine andere E-Mail bekommen von was? Von Inga oder Henriette über Ursprungsnamen. Die haben uns beide mehrere E-Mails geschrieben und da war auch eine interessante Staffelung an Ursprungsnamen. Da gab es Ursprungsnamen von irgendwie 40, 35 bis 70, 80 Euro und das waren auch immer gute Ursprungsnamen, weil da stand immer so bei, dieser Ursprungsname hat eine Lieferzeit von 5 bis 10 Tagen und so, das war sehr detailliert, das hat mir gut gefallen. Mhm. Machen die das mit Hermes? Wahrscheinlich. Ja, der Ursprungsname kommt auch nachts um 12 noch betrunken. Betrunken an die Tür. Gehauen. Apropos betrunken und Fake Business. Warst du nicht auf einer Topper-Party? Ja, aber es war ganz gut. Ja. Erzähl mal. Ich war auf einer Tupper-Party. ja, ich habe auch Sachen gekauft. Tupper-Sachen. Echt cool, hat's ja geklappt. Zwei Tupper-Sachen habe ich gekauft. Ja, und was war's? So eine Unterlage? Ein Messer aus Plastik? Nee, eine Unterlage aus Plastik und ein Shaker aus Plastik. Ja. Also es ist eigentlich wie ein Messbecher in Form von einem Boston-Shaker. Aber oben ist so ein Propeller drin. Und wenn du da Sahne reinmachst und schüttelst, dann ist die Sahne geschlagen und so. Du kannst Dressings damit schütteln, alles Mögliche. Das ist ganz cool, glaube ich. Also muss man sozusagen, wenn man Sahne schlagen möchte, jetzt in Zukunft nicht mehr einen Mixer danach sauber machen. Den Mixer musst du schon sauber machen. Aber es wird doch in dem Shaker jetzt gemacht und du brauchst da kein Handrührgerät mehr. Ja, genau, man braucht kein Handrührgerät. Voll praktisch. Also ein anderes Gerät. Vor allem, ich kann mir ja nie, ja, nee, ich habe nur so einen übermächtigen super Handmixer, der, wenn ich nur auf eins stelle, dann explodiert gleich der ganze Teig in der Küche. Dann wird man voll gespritzt. Ja, das will ja niemand. Der Teig. Das sollte nicht. Wo fehlen mir den Sexforum? Das hat mich den ganzen Tag versaut. Das hat mir heute den ganzen Tag versaut. Beides, anscheinend. Ja, ja, ja. Und ich wollte noch irgendwas dazu fragen. Genau, wie läuft das ab? Kriegt man dann wirklich was zu essen und so? Oder? Ja, es ist so, dass bei uns war das so, ein Freund von mir hat er ist der Veranstalter gewesen quasi. Das ist der die Leute zusammensucht und eine Location aussucht. Scouted. Und dann lädt er eine Tupper-Tante bzw. einen Tupper-Onkel ein. Und die kommen dann mit Tupper-Ware. Nee, weil kann man bei Xing dann hinschreiben. Ja. Tupper-Tante. Bei LinkedIn. Ja. Mit seinem Netzwerk. Verknüpft. Und die kommen dann und bringen halt so verschiedene Sachen mit und erzählen dir was darüber. Und dann kriegst du einen Katalog und einen Zettel zum Ausfüllen, was du haben willst. Und dann bezahlst du das Geld. So und wie bei Bofrost. Die Bofrost-Partys. da kommt kein Mensch, er hat mal so einen Katalog. Ah, okay. Und dann wird dir was aus der Tiefkühl abgeliefert. Und dann kauft man so 20 Schnitzel oder so. Wieso gibt es eigentlich keine Bofrost-Party? Ja, das wäre schön. Das würde auch verständlicher, warum man dann Essen kriegt. Also man macht dann sozusagen danach, also die hat nicht alles dabei. Ich dachte immer, die bringen die ganzen Produkte mit und machen damit Sachen und man denkt so, oh, das hat so viel Spaß gemacht, mit dem Produkt das zu machen, dass ich das jetzt kaufe. Das machen bestimmt auch einige, aber sie hat quasi schon fertige Produkte, die sie selber gemacht hat, anhand, also mit Hilfe dieser Tupper-Geschichten. Und dann kann man das probieren. Also die hat zum Beispiel ein selbstgebackenes Brot mitgebracht. Und zwei verschiedene Dips. Und das war's auch schon. Klingt ja nach einem mächtigen. Ja, aber es war voll lecker. Es war so ein Ananas-Schinken-Dip und so ein Paprika-Dip. Und die waren beide selber gemacht. Leider waren sie nicht laktosefrei. Wo wir wieder beim Shaker wären, weil ich kann mir keine Sprühsahne kaufen. Weil die ist nie laktosefrei. Aber du kannst mit dem Shaker jetzt laktosefreie Sahne shaken. Ja, oder Merlin, wenn es zu anstrengend ist. Nö, das ist, dauert nicht lange. Echt? Das ist beim Penny gibt es diese Woche für 70 Euro so einen Sahneaufschäumer, den man auch für Molekularküche benutzen kann. Also wo man so eine Gaspatrone rein tut. So ein, okay. 70 Cent. 70 Euro. Ja. 70 Cent? Ich habe das so gehört, wie ich es hören wollte. Ja, ich hätte jetzt eher gedacht, dass du jetzt nicht so Tupper-Partys machst. Sondern eher das so irgendwie Dildo-Party gibt es doch auch in diesem System. Echt? Ja. Ich dachte, nee. Wo man mitbringt und sagen die, das ist auch ganz gut. Das ist eine Toy-Party. Toy-Party. Aber ich dachte, von Tupper gibt es auch Toys und die kann man dann. Dann bleibt man auch frisch. Wie heißt denn diese eine Marke? Diese? Welche? Flashlight. Was man immer so sieht. Das gibt es auch in so normalen Geschenkläden. Egal. Toys R Us auch nicht. Ja, genau. Toys R Us. Da kommt einer von Toys R Us vorbei. Ich dachte, Robbie Williams kommt vorbei mit seinem roten Zylinder. Ja. Nee, Robin Williams. Jetzt darf man sich nicht vertun, welcher das ist. Ja. Wird getanzt bei Tupper-Partys? Nein. Gibt's Musik? Nein. Musst du einfach so hingehen oder musstest du da ironisch hingehen? Könnte man das eher Tupper-Kränzchen nennen? Zu viele Fragen. Ich war doch nur einmal da. Na gut. Oh Mann. Genug Tupper. Hat man aber dann die Möglichkeit, so geworben zu werden, dass man auch selber Partys geben kann? Ja. Cool. Und man kriegt auf jeden Fall, man kriegt was geschenkt, wenn man bei einer Tupper-Party mitmacht. Genau, das wollte ich noch fragen. Oh, cool. Was kriegt man geschenkt? Also wir haben ein Behältnis bekommen. Überraschung. Ja, aber dieses Behältnis hat im Deckel und im Boden so Löcher. Und wow. Und jetzt kommt aber das. Ja. Nee, jetzt kommt aber das. Das ist ein kaputter Topf. Eine kleine Käseglocke. Und da ist also in den Löchern ist dann so eine Membran drin. Und diese Membran ist so durchlässig. Und dadurch bleibt der Käse frisch. Oder Obst oder so kannst du reintun, dann bleibt das frisch. Das kannst du draußen liegen lassen, dagegen keine Fruchtfliegen ran. Wow, ja. Das ist gut, das hätten wir im Sommer hier. Aber die kommen auch da raus. Fruchtfliegen aus der Frucht. Nee. Doch. Ja, doch. Echt? Die kommen ja herkommen. Rein. Die sind ja in der Frucht schon drin. Bei mir kommen sie aus dem Biomüll. Also von draußen, ja, halt vor der Frucht. Tür. Ja, okay, da kommen ja, okay, jetzt auch kommen ja auch welche von draußen rein. Das stimmt. Cool. Aber wenn die in der Frucht sind, kommen die also ich kaufe kein Obst, wo Tiere drin sind. Es sind überall Tiere drin. Ich habe letztens aus Versehen Reis mit Reiskäfern drin gekauft. Das kann passieren, man sieht das ja nicht. Weil ja, es schmeckt aber auch gut. Die Körner reinlässt. Und dann macht man auf und da sind ganz viele kleine Käfer drin. Oh, wie eklig. Bah. Ich hatte mir Reiskäfer gekauft, da war Reis dran. Wer will denn sowas? Reiskäfer im Reis gekauft. Oh. Aber das ist gut, dann muss man keinen Foodie-Kacke mehr machen für die Unigidi. Lecker. So, sollen wir mal über was Esoterisches reden? Nee. Machen wir doch die ganze Zeit. Ah ja, noch ein, ja, Tupper, um euch jetzt eure Bildung weiterzubringen. Eigentlich heißt es natürlich Tupperware, nicht Tupperware. Aber Deutschland? In Deutschland heißt es aber Tupperware. Das ist dieses Land, das ist ja auch nicht Woolworth, sondern Devolworth. Da sagt man Tupper. Ja, ja. Und ich muss danken unseren Hörern. Denn sie haben uns 2,48 € beschert letzten Monat durch reichhaltiges Flattern. Und diesen Monat sind wir auch schon zweimal geflattert worden. Und wie funktioniert Flattern denn? Was ist denn das? Das ist total cool, aber nicht so cool, wie ich dachte. Das ist sehr total cool, aber nicht weniger so cool, als wir dachten. Ja. Wir fühlen uns geflattert. Ja, also es funktioniert so, man kann irgendwie, man sagt ja zum Beispiel, ich gehe jeden Tag auf 20 tolle Seiten und die sind aber alle umsonst und ich würde denen gern was geben und die haben jetzt aber so Flatter-Links auf ihren Seiten. Dann kannst du halt auf Flatter-Seite gehen, dich einmal anmelden und sagst dann so, ich will im Monat 20 € für alle schönen Sachen ausgeben. Und dann immer, wenn du jemanden flatterst, dann wird ein Teil von diesem Monat von dem Geld abgegeben. Also wenn du nur eine Person in dem Monat flatterst, kriegt die 20 Euro. Wenn du zwei Personen, kriegt jeder 10 € und so weiter. Und das ist halt eine Möglichkeit, wenn man so sagt, ich hab sozusagen ein Budget für das, was ich Leuten geben will und mal ist es halt mehr, mal weniger, dann kann man das so benutzen. Und das haben halt Leute bei uns gemacht und hat diesen Monat 2,50 € gegeben, was ungefähr auch die Hostingkosten bei Amazon sind, die wir momentan noch haben. Ja. Also richtig auf den Kopf hauen können wir die noch nicht, aber vielleicht nächsten Monat, wenn dann 100.000 Leute uns flattern. Ja. Das ist so cool. Unser Ziel, 100.000. Ich dachte eigentlich, dass das System anders sei. Ich dachte, man meldet sich da an mit so und so viel Geld und das wird alles in einen großen Topf von allen Mitgliedern geschmissen und von allen Mitgliedern diese Klicks werden verteilt auf alles. Das ist wahrscheinlich, wäre im Endeffekt weniger, was die Einzelnen bekommen, aber ich fände das trotzdem cool, weil das so ein super freies System wäre. So ist aber auch. Aber egal, so ist auch schon ein gutes System. Allein schon, wenn man bedenkt, wenn ich jetzt einen Blog lese, also wenn ich sowas täte, Blogs lesen, hypothetisch, und ich denke, oh, der hat das aber nett geschrieben, dann kann man klicken. Dann könnte ich den flattern. Genau. Und jetzt ist es ja schon, in so einem Blog-Eintrag stecken ja schon manchmal eine Stunde Arbeit oder zwei Stunden. Und dann macht das einfach so aus Freude. In so einer Aufnahme hier auch schon mal eine halbe Stunde oder so. Ja, manchmal dauert eine dreistündige Aufnahme schon eine halbe Stunde. Richtig. Man kann schon sich ziehen. Ja. Ja, wir nehmen das immer ganz schnell auf mit so piepsigen Stimmen und dann machen wir das nachher langsamer. Ja, und die Ursprungsnamen noch langsamer. Die noch langsamer. Ja, also das zu Flatter. Und jetzt sind eben bei jedem Post-Link den auf unserer Homepage, da kann man jetzt Flatter drücken und dann Ende, dann hat man geflattert. Ich finde das cool, dass du uns diese noch mitgebracht hast. Wir haben jeder eine Flasche Mila Woman diese mitgebracht, genau. Das heißt, also hast du auch schon das Flatter-Budget mal wieder mal 4 rausgehauen. Also eine Mila Woman Flasche ist ungefähr das, was wir geflattert gekriegt haben. Du hast 4 eine gekauft. Eine ist umsonst gewesen, ja. Ja, aber ich finde es gut, dass wir die unterstützen, dass Duschan Gerd jetzt ein bisschen mehr Geld bekommt und dass Jupan Quirielis System hat funktioniert. Ja, ich würde sagen, die Mila hat einen angenehmen Bitterton für neue Impulse. Ja, für neue Impulse. Ich probiere das mal und hoffe, dass ich danach nicht schwul bin. So, jetzt trinken alle. Gutes Radio. Das ist Radio wie japanisches Fernsehen. Köstlich. Mai! Shishoka! Es schmeckt nicht so gut. Ich finde es okay. Es schmeckt jetzt auch nicht. Also ich muss sagen, es beleidigt jetzt nicht meine Geschmackslärm. Das ist schon okay, aber ich würde es mir jetzt, also ich habe es mir ja schon mal gekauft. Ich hätte es mir jetzt nicht nochmal gekauft heute. Aber danke, dass du mitgebracht hast. Nicht intensiv genug. Ja. Das ist wie eine Party in meinem Mund und alle sind gelangweilt. Wie eine Tupper-Party in meinem Mund. Also das, was hier drunter steht, unter den durchschnittlichen Nährwerten pro 100 Milliliter, finde ich, ist das allerbeste, was auf der Flasche steht. Da hat der Tim auch gerade was vorgelesen. Mhm. Normalerweise steht dann bei anderen Getränken dann enthält. Hier kann ich zum Beispiel bei was anderem mal vorlesen. Nee, doch nicht. Da stehen dann halt die ganzen Zutaten und hier stehen so die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hauptzutaten und dann erklären die noch, was die für das Getränk tun. Und das ist total, ja, ich kann wirklich nur sagen, es ist völlig aus der Joni herausgeschrieben. Holunderblüte, elegante Süße für Sinnlichkeit. Mhm. Holunderbeeren, herbe Note für innere Stärke. Mhm. Verbene, belebend wie ein prickelnder Kuss. Was du sehr gut gesagt hast. Wie ein Kuss mit Herpes. Ja, Prickel. Zitronenmelisse. Weicher Zitrusfächer für Ruhe und Harmonie und so weiter. Das ist echt, ja. Mhm. Zitronengras, Stängel. Sanft wärmende Schärfe für ihre Expression. Was mich ein bisschen wundert, dass dieses Getränk ist nicht sehr explizit, was die Sinnlichkeit und sowas anbetrifft. Weil wenn man so sich Frauenmagazine anschaut, dann ist ja immer das, also früher war es ja Diäten das Hauptthema. Mhm. Und das ist jetzt ja nicht mehr. Jetzt ist ja immer die 100 geilsten Orgasmus-Tipps oder so. Ja, oder nicht? Ist doch immer so. So das wollen Wie Männer wirklich du im ihm Bett. Und dem Verstand. Das ist natürlich auch oft. Also entweder dieses. Das oft und schwer. Also ich weiß nicht, ich habe mir mal sowas durchgelesen über Blowjobs und es war einfach nur so, beiß nicht rein und lutsch ein bisschen dran. So, das war so das, was eigentlich drin stand. Und ja, stimmt nicht. Okay. Das war der Drink, hat mich wohl gemacht. Hat er dich inspiriert? Ich habe mir gekauft bei Audible, dass da war jetzt für einen Tag, weiß nicht, vielleicht ist noch heute, wer das also heute noch hört, unmöglich, war die neue Essay-Sammlung von Christopher Hitchens für $7. Und da hat er auch einen Aufsatz über eben das Thema, was du gerade angesprochen hast. PJs. Ja, wir wollen ja auch PG-13 sein hier im Podcast, da dürfen wir es nicht so oft Deswegen sagen. Deswegen sind wir explizit. Ah, wir sind ja explizit. Wir sind ja wie Expendables 2. Ja, ja. Das ist nämlich genau, wir haben auch noch festgestellt, das männliche Forum zu Go Feminin, das männliche Pendant, das ist nicht etwa Go Maskulin, das ist das Schnittberichte-Forum. Wo heute drin stand zu der Nachricht, dass der Film Expendables 2 ab PG-13 ist, also nicht mehr ein hartes R-Rating hat für seine blutigen Schauwerte. Da werden dann ähnlich schöne Sachen geschrieben, aber ich glaube, ich will gar nicht wissen, was Männer im Internet unter sich so schreiben. Ja, vielleicht schreiben da ja auch Frauen. Ich weiß ja, was Frauen unter sich schreiben. Ich glaube, dass Männer nicht so versaut schreiben wie im GoFeminin-Forum. Aber ich glaube, das sind größtenteils Männer im GoFeminin-Forum. Aber das Gute ist ja im GoFeminin-Forum, dass die immer schreiben, ihr gebt euch ja nur als Frauen aus, ihr seid in Wirklichkeit Männer. Männer schreiben in erster Linie Scheiß Bayern oder Scheiß Schalke oder Scheiß Dortmund. Ja, hier zum Beispiel. Für mich ist der Film gestorben, dass Stallone einen an der Klatsche hat, das konnte man schon am Director's Cut von John Rambo sehen. Und Norris ist ein alterner Opa, kneift eh bald den Hintern zusammen, soll froh sein, dass er nochmal eine Filmrolle bekommen hat. Kneift den Hintern zusammen? Ja, was soll das denn heißen? Das habe ich noch nie gehört. Das heißt wohl, dass er stirbt. Ja, das ist vor allem das Gegenteil von dem, was passiert, wenn er stirbt. Und was verteidigt auch jemand? Den Film sagt, es gibt einen Haufen 16er Filme, die geiler und härter sind als R-Rated Streifen und das Bild oben von Chuck Norris ist geiler als der gesamte Expendables Teil 1. Nur die Waffe ist crap, eine G836 mag ich voll nicht. Ja, ja. Go Maskulin. Ja. Ja. Das mag ich immer sehr gerne. Habt ihr mitbekommen oder gewusst, dass Chuck Norris Kreationist ist? Ja. Nein. Aber jetzt hast du vielen Hörern den Tag versaut. Chuck Norris eh noch nie. Ja. Und Chuck Norris Witze nicht mal ich bin so Hipster, dass ich Chuck Norris Witze schon scheiße fand, bevor es die gab. Wow. Ich finde nur einen Chuck Norris Spruch gut. Chuck Norris lernt keine Kanji, er Kanji. Da, da, da, da, voll süß, oder? Schon. Okay, aber jetzt wirklich zum Thema. So, ja. Also das, was für unsere Hörer kommen, haben wir jetzt geredet. Ihr könnt jetzt also abschalten. Ja. Ja, so wie bei Peter Lustig. Und was machen wir jetzt? Orgasmus beim Schlaf? Fragezeichen. Hallo Community. Kommt es bei euch auch vor, dass ihr während des Schlafs einen Orgasmus bekommt? Übrigens bin ich eine Sie, kein ja. Er. Bei Männern ist das ja normal. Aber bei Frauen? Was ist das denn bei für Frauen eine Frage? Ist das krank. Ja. Bei Frauen ist übrigens, sowieso krank, Orgasmus. Ich mache übrigens haben. Jetzt eine niveauvolle Ausbildung zum Online-Sklaven. Wo hast du das nochmal gesehen? Auch deine Forum. Genau. Wir haben doch Zuhörer, die sowas machen. Niveauvolle Ausbildung zum Online-Sklaven. Vielleicht war es auch eine niveauvolle Online-Ausbildung zum Sklaven. Ich weiß es nicht mehr. Ich finde sehr schön diese Werbung immer von elitepartner.de, wenn ja. Dann so schwarz-weiß Bilder von so Pony-gestriegelten Blondinen mit schwarzem Pulli sind, da steht da drunter Pianistin. Dann denke ich immer genau, was ich suche. Pianistin, Klammer auf, kann ein bisschen Keyboard spielen, ja. Klammer zu. Ja, das Beste ist immer Elitepartner für Akademiker und Singles mit Niveau. Ja. Also für Leute, die gerne mit Akademikern vielleicht zusammen sein würden. Ja. Vielleicht, eventuell. Wie wir. Wie wir man sind auch Akademiker. Sagt, für männliche Akademiker und Frauen, die gerne Geld hätten. Ja. Elitepartner.de. Ja. Das ist gemein. Das kann man gar nicht alles so über einen Kamm scheren. Außerdem wissen wir genau, dass Akademikertum bringt viel Geld. Genau. Vielleicht sind da so Akademiker gemeint wie Architekten oder sowas. Oder so BWLer. Ingenieur. Ach so. Oder BWL. Leute, die der Juristerei verfallen sind. Ja, richtig. Ich habe, okay, aber jetzt wirklich ein Thema. Wir haben unter anderem sehr viele E-Mails bekommen, was mich sehr gefreut hat. Ja. Und unter anderem, was wir alles so bekommen haben, haben wir auch viele E-Mails bekommen. Wir haben ein Paket von Henning bekommen. Ich weiß ja, nicht, ob du das wusstest. Streu nicht noch mehr Salz in die Wunde. Ah, das war ein richtig gutes Paket. Wir haben auch Sachen bekommen, die auch an Becker weitergeleitet wurden, wie zum Beispiel die ganzen E-Mails, die wir bekommen haben. Und das fand ich sehr nett über Weihnachten. Und ich habe leider keine Zeit gehabt, mir die alle anzuschauen. Aber ich habe sie ein bisschen überflogen. Zum Beispiel haben wir bekommen von Inga aus England, die wir letztes Mal mit einem Ursprungsnamen dafür versehen haben, eine Weihnachts-E-Mail mit über 10 oder genau 10 Themen. Über 10 oder genau 10. Je nach Zählung. Je nach Zählung. Und da habe ich ein Thema, fand ich besonders gut, das war Mykovital, das man sich kurz anschauen kann. Das ist eine Seite für ein besseres Leben, die Kraft der Natur. Mykovital, die hat auch ein schönes Bild, die hat eine Hand, aus der zwei Pilze wachsen. Hm, ja. Ich habe mir schon gedacht, weil Myko ist ja Handpilz. Sporen. Handpilz. Ich hätte das erst gehört, Mykovital, das wäre so, es gibt ja jetzt immer so Werbung für Vaginalpilz, dass das so irgendwas ist. Werbung für Vaginalpilz. Ja, für gegen. Ja, und die sind Sie interessiert an einem Vaginalpilz? Kein Problem. Hätten Sie Ihr Liebesleben auch. Ist ein Produkttipp, diese Seite eigentlich. Ihre Philosophie ist, dass es schon eigentlich früher ganz viele Arznei gab, die aus der Natur kamen und nicht jetzt so eine chemisch hergestellte Arznei war. Und dass man mit einer ganzheitlichen Ernährung sich gut, dass man damit viel gesünder leben kann. Ja, ja. Das ist ja mal ein neuer Ansatz. Ja, und dass ganze Pilzkörper, in Klammern Pilze, von höchstem Nutzen sind. Ja, die eigentlichen Pilze ist ja das, was man nicht sieht. Ja, dass sie seit unter der Erde. Über 48 Jahren in mehreren Generationen Pilze anbauen. Naja, seit 48 Jahren mehr Generationen. Also. Darin enthalten sind nur Zutaten, klares sterilisiertes Wasser und gereinigte Luft. Und es kommen keinerlei Pestizide oder Ähnliches zum Einsatz. Und es ist und es wird jetzt aus diesen Pilzen die werden getrocknet und da werden daraus Pilzkapseln hergestellt. Und die kann man sich dann kaufen. Da kann man dann so Risotto mitmachen, oder? Nee, das nicht. Leider nicht. Aber zum Beispiel hier Shiitake kann man dann anklicken und dann kauft man eine Packung Shiitake. Pilze. Oder für die Leute, die das noch nie so gehört haben, Shiitake-Pilze. Shiitake-Pilze. Ja, ein Glas mit 100 Portionen Shiitake. 100% schon getrocknet. Ja, da muss ich mal draufklicken. Was kostet es? Moment. Was kostet es? 100% getrocknet, zu Pilzpulver gemahlen und in Zellulose-Kapseln abgefüllt. Ohne Zusatz von Binde- und Konservierungsmitteln. Also es ist wirklich nur Pilz, getrocknet, gemahlen und dann in eine Kapsel gepackt, die aus nichts Besonderem ist. Also wie heißt es, als Plus wird das beworben, dass es eigentlich nur Dass es nichts ist. Dass es nichts ist, genau. Das ja, hat mir sehr gut gefallen. Ja, aber was soll das einem bringen? Dann ist das, ja, das ist da ja wie wenn man Karotten, also ja, in Kapseln füllt. Ja, aber Verzehrungsempfehlung, dreimal täglich eine Kapsel zu den Mahlzeiten mit reichlich Flüssigkeit. Profitieren Sie von unserem Qualitätsversprechen, Pilzpulver allerhöchster Gute und Qualität, über 35 Jahre Erfahrung im Anbau, eine von Generation zu Generation weitergegebene spezielle Herstellungsmethode, schonende Trocknung und Mahlung zur weitestgehenden Entfaltung von Vitalstoffen, Vitaminen und Spurenelementen. Das finde ich so gut. Die lassen es einfach nur stehen und verkaufen es dann. Und es kostet 51 Euro. 51 Euro für ja. 100 Kapseln getrocknetem, gemahlenem Pilz. Ja, genau. Du kannst natürlich auch das Pilz extrahieren und wegwerfen und dann hast du kostbare Zellulose. Juhu. Kannst du dann auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Das ist dann durchaus richtig. Ja. Dann lohnt sich das ja fast. Genau. Wieder, ne? Ja. Das ist auch, die Preise sind da im Moment hoch, weil Festplatten sind ja auch zum größten Teil aus Zellulose. Und es gibt auch noch alles was Gutes. Überschwemmt. Gemüsesaft. Und zwar eine Flasche kostet 35 Euro und zwei Flaschen kosten 64,92 Euro. Mhm. Aber das Gute ist, bei all diesen Sachen ist, wenn man das mit Kontoabbuchung bezahlt, erspart man ganze 2%. Yeah. Bezahlt man statt 51 Euro nur knapp 50 Euro. Das ist nicht so beeindruckend. Ja, das ist ein super, ich finde, das ist ein super Geschäftskonzept auf jeden Fall. Und ja, das war eigentlich. Es ist eigentlich nur so gehyptes Bio-Zeug. Ja, und es ist aber eigentlich ganz interessant, weil die Seite ist wirklich sehr transparent, weil die haben sogar ein Produktionsvideo und wenn man drauf klickt, dann steht da, das Produktionsvideo wird gerade für sie produziert. Ja. Das ist ja produktionstastisch. Ja, das ist echt super. Und dann habe ich noch einen anderen Link von ihr gelesen und zwar, das war ein lustiger Name, Beate Bunzel-Dürlich. Sie hat geschrieben dazu, die Frau hattet ihr mit Sicherheit noch nicht, daran hätte ich mich erinnert. Sie weiß genau, was wir mögen. Ja. Leute mit lustigen Namen und dann ist ja immer unser Witz, dass wir uns ganz lange darüber lustig machen. Und dann sagt irgendwann jemand, aber darum geht es nicht und es ging die ganze Zeit nur darum, dass sie einen lustigen Namen hat. Ja, und die macht eigentlich alles, die macht so Reiki und Retreat Encounter, kosmische Gesetze, Tierkommunikation, Familienaufstellungen, also ich weiß nicht, diese ganzen Sachen habe ich mir ehrlich gesagt, haben mich nicht so interessiert. Ich fand es nur gut, dass sie auf ihrem... Halt ihren Namen. Nein, ich fand ihren Namen gut und ich fand interessant, dass sie geschrieben hat, sie ist zertifiziert als Seminarleiterin und anerkannte Ausbilderin vom DGH e.V. Und DGH e.V. ist ein Dachverband für geistiges Heilen e.V., dafür steht das. Ja. Und die haben eigentlich einen Verhaltenskodex, den ich eigentlich ganz gut fand. Und ich lese mal die Grundregeln vor, die sind ein bisschen länger erläutert, aber ich lese nur die Überschriften vor. Erstens lasse ich weg, weil nicht so wichtig. Der zweite ist, ich bin mir meiner Verantwortung gegenüber den Klienten bewusst in allem, was ich sage, schreibe und tue und unterlasse. Drittens, niemals verspreche ich Heilung oder auch nur Linderung. Viertens, ich präsentiere mich nicht als Wunderheiler. Fünftens, ich ermahne meine Klienten, ihre Hoffnung keinesfalls allein auf mich zu setzen. Sechstens, im Mittelpunkt meiner Arbeit steht das Bemühen, Klienten mit Geduld, Einfühlsamkeit und Anteilnahme zu begegnen. Sechstens B, ich benehme mich stets angemessen und ohne Zudringlichkeiten und insbesondere ohne sexuelle Belästigung des Klienten. Ich kläre Klienten darüber auf. Nicht unterstützen. Ist ja langweilig. Dass meine Tätigkeit der Aktivierung der Selbst, also der reinen Aktivierung der Selbstheilungskräfte dient und nicht die Tätigkeit des Arztes Heilpraktikers ersetzt. Darauf weise ich entweder durch einen in meiner Praxis gut sichtbaren Aushang hin oder vor der Behandlung durch Übergabe eines schriftlichen Hinweises, den der Klient unterschreibt. Und dann steht da auch noch zu Honoraren, dass man alles in Gegenwart des Klienten abrechnen soll, dass man niemals Vorkasse verlangt, dass man sich den Honorarrichtlinien hin wendet, die sagen, dass man maximal 80 Euro pro 60 Minuten berechnen sollte, was eigentlich auch schon, na gut, andererseits für eine Stunde, wenn man irgendeine Ausbildung hat, da ist es schon ziemlich viel und so weiter und so fort. Aber das Gute ist, dass von diesen Sachen, die da stehen, und da sind auch nicht, es geht noch viel weiter, eigentlich sie fast nichts umsetzt auf ihrer Seite. Das steht nirgendwo und sie schlägt ganz viel vor. Und deswegen, an sich finde ich diese Seite mit dieser, also eigentlich gar nicht schlecht, wenn die versuchen, eine gewisse Qualitätssicherung dazu herzustellen und gewährleisten und versuchen, Scharlatanen ein bisschen das Wasser aus den Segeln, die Luft aus den Segeln zu nehmen. Das Wasser sehen wir auch gut. Das Wasser aus den Segeln zu nehmen. Aber andererseits scheinen die sich nicht so wirklich darauf, also es sind über 1000 Leute anscheinend, gehören diesem Verein an. Heilerverein. Aber anscheinend wird nicht wirklich überprüft, ob die Leute das auch wirklich gut umsetzen, wie es mir scheint. Ich habe es noch nicht jetzt weiter verfolgt, aber das fand ich ganz interessant. Ja, weil die macht ja auch so Telefonheilung. Ja, die macht auch so, ja, Telefonheilung ist zwar, also Telefongespräche sind schon okay, sagen die, also das ist ein bisschen ausgenommen, weil man ja den Leuten da schon irgendwie... Weil man direkt mit denen verbunden ist, aber sie nimmt 140 Euro zum Beispiel für eine Stunde Telefon. Ich habe gesehen, sie macht Reiki-Einweihung und Tierkommunikation ist ja auch schon mal ziemlicher Blödsinn. Bringt Leuten halt so gut Reiten bei und sowas, kann Firmen coachen und beim Reiki macht sie sie ist beim beim Ashaka-Zentrum, glaube ich, in Berlin und nimmt fürs Reiki 1 210 Euro die erste Einweihung. Es geht bis Einweihung 5 hoch bis 1700 Euro. Und ja, sie aber macht das aber sind ja die Kurse, oder? Sie macht ganz viele Kurse, aber so mehrere Monate und die kosten zum Teil also zwischen 80 und, oder zwischen 35 war, glaube ich, das Billigste. Aber die meisten waren zwischen 250 und 350 Euro für so einen Tag mit ihr. Also nicht schlecht. Das sind gute Honorare. Mhm. Ja, aber zahlt man beim Escort-Service auch. Schon. Und ich meine, die sieht auch ganz adrett aus. Und die können auch nichts. Also. Oh, die können wenigstens, können sie sich mit dir unterhalten. Ja, aber das ist doof, seitdem die Richtlinien gegen sexuelle Belästigung eingeführt haben. Ist das nicht mehr so schön? Nee. Jo. So, ich habe hier so einen Zettel vor mir liegen, wie bei der Tagesschau. Meine Damen und Herren. Das Rad. Nein, Dong. Das ist bei. Der Preis ist heiß. Ich habe nämlich auf Hinweis von Merdeister, keine Ahnung, wie der heißt, Pubu Shabu. Das ist doch griffig. Der uns schon vielfältig eigentlich uns sich gewogen gezeigt hat, zum Beispiel durch elendig lange Artikel, die sehr interessant waren über Ursprungsnamen. Also vielen Dank für diesen Artikel. Ja. Hat einen Tipp geschickt zum Thema SWR 2 Wissen, also das leicht selbstironisch benannte SWR 2 Wissen, wo es was gab zum Thema Schamanismus, altes Wissen in moderner Zeit. Und das habe ich mir angehört, das ist so eine kurze Radiosendung gewesen, 30 Minuten, und ich habe dazu das Manuskript vom SWR 2 Wissen Manuskriptdienst, wo man so zum Beispiel auch Mitschnitte auf CD kriegen kann, kostet 12,50 Euro. Also es ist... Ja, wer macht sowas? Wer macht sowas? Ein bisschen billiger, aber auch nicht viel. Sind das auch die Leute, die dann immer so bei Südwestfunk oder so, wo man dann von irgendwelchen wunderschönes Baden-Württemberg oder so, kann man dann den Mitschnitt auf VHS-Kassette bestellen für 50 Euro. Ich glaube, bei Deutschlandfunk konnte man bis vor kurzem vielleicht auch jetzt noch den Mitschnitt auf MC auch bestellen. Kopiert dann wirklich einer auf so eine Leer-MC irgendwas drauf? Ich hoffe. Schön von Buff. Ja, Buff. Ja, und dieser Schamanismus ist eine interessante Sache. Also es geht halt um Schamanismus in Deutschland. Und es fängt schon an damit, dass so einer so singt und der immer so, ai. Also vielleicht können wir den Link nochmal dann reinstellen, wo halt einer singt und das ist dann der Manuel Breuer. Das ist einer der Hauptpersonen, der ist Schamane. Fußballspieler. Fußballspieler. Und der macht eine schamanische Reise mit so drei Frauen. Und die drei Frauen sollen nämlich eine Reise zu ihrem Herzen machen und dort einen Dachs treffen. Ist das ihr Seelentier oder? Das zu den Tieren komme ich gleich. Und dieser Dachs soll an ihrem Herz nagen. Das klingt nicht so gut. Das fand ich jetzt auch nicht so gut. Das ist etwas, was man vermeiden möchte eigentlich. Ja. Und das soll von alten Schmerzen, Narben und Verletzungen befreien, indem es dran nagt. Es soll die Narben wegnagen. Ja, und die Schmerzen. Ja, zu viel Peaches gehört. Das macht man auch in der alternativen Medizin so. Wenn der Chirurg über deinen geöffneten Brustkorb hängt. Das ist voll eklig. Also nachdem sie das dann gemacht haben, sagt dann der Manuel Breuer, also bevor wir diese Reise beginnen, möchte ich dich noch bitten, zu der Räucherschale zu gehen und das Ziel deiner Reise nochmal zu formulieren. Vor diesem Platz und vor diesem Tempel und dich abzuräuchern und dann an deinen Platz zurückzukehren. Wenn alle dort sitzen, werde ich beginnen zu trommeln. Aho. Endlich mal richtig abräuchern. Besonders schön fand ich, dass er am Ende sagt er noch, so macht er so eine Pause und sagt dann, Aho. Und das sagt man schon so. Aho ist ja japanisch Aho. Für Trottel. Ja. Aber hier steht, es steht hier wirklich auch in diesem Mitschnitt, steht einfach Aho. Macht er nicht Aho? Nein, der sagt Aho. Das ist aber nicht schamanistisch. Vielleicht meinte der Ayo. Obwohl nicht der mit dem Wolf tanzt oder Daniel Day-Lewis ist ein letzter Mohikaner. Der letzte Marokkaner. Der letzte Marokkaner ist doch hier Bushido. Was? Nein, woher kommt der? Doch schon von da. Schon von so. Aus der Ecke da. Ja, und dann kommt Hildegard Fuhrberg. Und die ist sozusagen die Grande Dame des deutschen Schamanismus. Die hat so einen eigenen... Fuhrberg. Fuhrberg. Hm. Ja. Und die hat gesagt, es gibt aus Sicht von vielen Schamanen nur eine einzige Realität, aber die hat eben viele Falten. Diese Realität ist vielfältig. Das ist ja auch so was, was man so bei so Esoterikern oft sieht, dass sie so ein normales Wort nehmen und das nochmal in die Bestandteile zerlegen und dann ja. So sagen, jetzt habe ich da was Kluges gesagt. Ja. Ja, ich kann mich auch erst bessern durch mein All-Ein-Sein. Ja, richtig, sowas. Du bist so weise, Henrik. Unglaublich. Und dann, habe ich bei Frau Doppelname gelesen. Ja, und dann ist es ganz interessant, ist nämlich sonst hört man immer so, ja, wir haben ja unsere, das so verloren, dass wir eben in so Anderswelten eintauchen können und das, früher war das ganz normal und die behauptet jetzt genau das Gegenteil. Früher war Koks und LSD auch legal. Ja, schon. Aber die behauptet jetzt noch was ganz anderes, nämlich heute sei es ganz leicht, in die Anderswelt zu kommen, weil, jetzt Zitat, wir modernen Menschen der Gegenwart sind so geübt, unsere gedanklichen Kräfte auch zu nutzen. Wir können Bücher lesen, Filme gucken. Der Vorhang zu einer anderen Falte der Realität ist sehr dünn. Das mag anders gewesen sein für Leute, die vielleicht Tag aus, Tag ein hinter dem Flug herliefen. Heute geht das ganz leicht. Also praktisch, weil man heute Filme gucken kann und World of Warcraft spielen, darum kann man auch ganz leicht Schamane werden und jeder und nicht wie früher nur besondere Leute. Mal gucken, wie das nach Sopa ist. Wenn man nicht mehr Filme gucken kann, ungestraft. Ja. Dann ist man wieder einen Schritt weg vom Schamanentum. Ja. Wenn man die ganze Zeit nur hinterm Flug herläuft, dann kann man nicht in sein Tier eindringen. Das kam falsch raus. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Ja. Und sie sagt, was man hauptsächlich macht, ist, dass man, um eine Trance zu initiieren, in dem Rhythmus schlägt 4 Sekunden. Also 4-mal Schläge pro Sekunde. Und dann sagt sie, das geht so. Dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam, dam. Ich dachte, das geht Panama, Panama, Kuba, Panama. Nein, das geht nicht so. Schade. Geht's vielleicht, bist du bekifft oder bist du bekifft oder bist du bekifft oder bist du bekifft? Das war bestimmt eine sehr lustige Beatboxen, Übung. Oder der Was andere. Was macht der andere Beatbox-Spruch? Bums die Katze. Bums die Katze. Was? Also meine Geschwister Beatboxen. Waren bei einem Beatbox-Workshop und dann haben sie und dann wurde ihnen diese 2 Sätze beigebracht. Bist du bekifft oder bist du bekifft? Und Bums die Katze, Bums die Katze. Vielleicht können wir es ja übereinander hinkriegen. Hm? Du machst Bums die Katze und ich mach Bist du bekifft. Ich kann 1, aber lieber Bist du bekifft. Okay, dann mache ich Bums die Katze. 1, 2, 3. Bist du bekifft? Bist du bekifft? Nicht so gut. Scheiße. Ich glaube, ihr müsst nochmal eure inneren Katzen channeln demnächst. Oder ein bisschen mehr durchbumsen. Oder mehr kiffen. Je nachdem. Das ist jetzt Grof Feminine Forum Verbot. Und sie sagt, wenn man das halt macht, dieses gleichmäßige Trommeln, dann schwingt sich das Gehirn auf den Rhythmus ein. Also es sagt nicht sie, sondern es sagt der Sprecher von der Sendung. Ach so, cool. Das ist ja gut. Das soll SWR wissen. Ja. Das ist der SWR-Schamane. Ja, wahrscheinlich. Und während sich die Gehirn... Ja. Das ist gut, dass diese komischen Schamanen denn das erzählen und dann geben die das unreflektiert mit der Erzählstimme wieder, dass man das glaubt. Das ist richtig. So, wie wenn man Bowling for Columbine guckt. Aber genau. Moment. Richtig. Ja. Oder alle anderen Filme. Genau. Und während sich die Gehirnwellen im normalen Wachzustand recht schnell bewegen, durchziehen es nun langsame, kraftvolle Alpha- und Theta-Wellen. Da haben wir auch noch so ein bisschen, so, dass man so ein paar wissenschaftliche Worte in den Raum wirft. Apropos so Wissenschaft, das habe ich auch gelesen bei diesem e.V. Die haben gesagt, Radionik ist Charlatanerie. Da steht da auch ganz fett auf der Seite. Was? Echt? Ja, das fand ich auch gut, dass sie sich davon auch eindeutig Kleiner Nachtrag, Entschuldigung. Das ist sehr interessant. Das kann ich mir nicht vorstellen. Danke, Ayman Abdallah. Ja. Ja, und dann sagt der Sprecher, was man macht, also wenn man so in auf eine Reise geht und sagt, die allererste Reise führt zum eigenen Krafttier, im Englischen auch Power Animal genannt. Schön. Und in mittelamerikanischen Völkerstämmen auch Nagual. Nagual. Nagual. Das sind vor allen Dingen Schweine. Zum Beispiel. Die schon den Power-Adapter haben. Und dazu sagt Hildegard Fuhrberg ganz, ganz interessante Sachen, nämlich in der Tradition spielt das Tier eine wichtige Rolle für den Lebensunterhalt. Es spendet Kraft. Es ist Kraft und man kann durch das Essen auch die Kraft bekommen. So weit hergeholt ist das ja nicht, das sind ja direkt physiologische Vorgänge. Dem unterlegen sie aber eine geistige Dimension, dass es eben eine spirituelle Kraft des Tieres gibt, die sich der Mensch auch einverleibt. Also ist das so, wie wenn man Stierhoden isst, dann ist man so potent wie ein Stier. Wie ein Stier. Und wenn man ein Tigerherz ist, dann ist man so mutig wie eine große Katze. Mhm. Und wenn man das Auge ist, dann wird man Rocky. Auf dem Auge vom, das Auge vom Tigerherz. Mhm. Nein. Ich liebe das Leben. Das Palmherz. Oh. Ja, ja. Eye of the Tiger neben Rocky 3, muss ich nochmal sagen. Persepolis, auch kein schlechter Film. Habe ich auch mal gesehen. Ist auch schön, Eye of the Tiger Montage. Stimmt. Die ist sehr gut. Ja, aber so viel zu Persepolis. Und es wird gesagt, es gibt drei Welten. Die obere Welt, die mittlere Welt und die untere Welt. So wie Midgard, Asgard und... Genau. Und in der oberen Welt wohnt Utgard Loki. Nein. In der unteren Welt wohnen die Krafttiere. Und Krafttiere sind eigentlich wie normale Tiere. Nur halt geben die einem Kraft. Hm. Und wenn man jetzt dahin reist, dann legt man sich auf so eine Liege und dann wird halt getrommelt und man kriegt kleine Säckchen auf die Augen, die das Licht der Realität ausblenden. Ich habe hier schon kleine Säckchen unter den Augen. Und dann wird getrommelt und dann sagt Hildegard Hurberg, da ist ein Baum. Sie kennen diesen Baum schon oder sie stellen ihn sich einfach vor. Und das war's. Der Baum ist das Krafttier. Sehr erfreut, Baum. Und dazu kommt jetzt noch was, nämlich, wenn sie jetzt vor der Öffnung stehen, verwandeln sie sich in der Größe passend und dann springen sie wie vom 3-Meter-Brett in die Arme der Erde hinein. Also wenn ihr mir sowas erzählt, dann war ich schon so verwirrt. Was machst du, wo? Und dann sagt sie, sie kommen ganz tief unten in einer anderen Landschaft heraus und sie macht diese Pause auch. Die angenehm aussieht. Das ist der Ort, an dem sie ihr Krafttier treffen werden. Ich finde, das sollte man alles mit erotischerer Stimme vorlesen. Ich habe meine ich mal an, Roger. Barry White Stimme zu Hause gelassen. In der anderen Hose. Genau. Und man muss ein bisschen aufpassen. Also man muss es immer so richtig professionell machen, weil man kann sich leicht verlaufen in der Welt. Ich weiß jetzt nicht, was das für Nachteile hat. Aber vielleicht ist es ja sogar gut. Vielleicht wird man dann ein besserer Schamane und das möchte sie verhindern. Ja, und das aber kann es ist auch mit Gefahr sein. Verbunden, wenn man nicht mehr zurückfindet. Ja. Und darum soll man die Reisen immer mit seriösen Motiven verbinden. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Angela Merkel. Yes. Angela Merkel ist dein Krafttier, oder? Nein, aber ein seriöses Motiv. Ja, das ist ja immer so. Was ist denn seriös? Die Hand machen. Ja. So, dieses Dreieck, diese Pyramide der Macht. Aber der Dings hat das auch immer so schön gemacht. Der Mr. Burns. Wie er heißt. Ja, Mr. Burns. Und der Ender in Mission Impossible. Stimmt. Und dann kommt ein gutes Amt vor in dieser Geschichte, nämlich die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Das klingt so ein bisschen wie das Ministry of Magic. Ja, das ist wirklich, ich weiß nicht genau, was die machen. Auf jeden Fall scheinen die so das zu beobachten, was es so gibt. Und die sagen, dass man Christ sein muss, um an Schamanismus zu glauben. Weil statistisch sind Leute aus dem Osten, die nicht Christen sind, machen dann nicht Schamanismus später. Sondern? Nichts. Also halt. Waren die schon mal im Osten? Wissen die, wo der Begriff Schamane herkommt? Schamanismus gibt es ja fast nicht. Also die Indianer waren ja alle zum Beispiel Christen. Die Eskimo, die Inuit. Ja, Eskimo, und Inuit. Da, wo der Begriff Schamane herkommt, nämlich aus Tungusien in Sibirien, das waren auch Christen. Das waren Christen. Hm. Sibirische. Alles Christen. Tungusianisch. Naja, haben halt evangelische Zentralstellen herausgefunden. Mhm. Das ist sehr gut. Weil die haben würden die das sensibilisiert für Spiritualität, indem sie sich mit Christentum beschäftigen. Ach. Das kann irgendwie sein, weiß ich nicht. Und 3/4 der in der Szene Aktiven sind Frauen. Und dann kommt ein Kongressbericht, wo nur Frauen sind. Das ist nämlich nur die, wie heißt sie noch, die von eben, Hildegard Hurberg und ihre Schülerinnen. Das sind irgendwie 100 Leute oder so. Also die hat schon echt da ihren Hexen-Sabbat aufgebaut. Und da geht es auch wieder um Bäume, nämlich um Begegnung und Kommunikation mit Stadtbäumen. Also ich dachte immer, dieses mit so, das ist so Tree-Hugging Hippies, das wäre so ein Klischee, aber anscheinend gibt es echt Leute, die in die Stadt gehen und mit Bäumen reden. Also wir hatten sowas früher auch. Wir hatten dann so spezielle Bäume und dann durften wir hingehen und mussten sie umarmen und konnten dann dort beten und ganz tiefe Erfahrungen sammeln. Dein Freund der Baum. Ja. Baum, zwar im Palmengarten in Frankfurt steht da so ein Baum. Und bei der Feldbergstraße. Und das ist der magische Baum. Das ist ein spezieller Baum, ein heiliger Baum. Ist das irgendwie ein Sexbaum? Du guckst wieder so komisch. Was? Ich guck normal mit meinem Gesicht. Ich weiß nicht, ja, was daran, du da rein interpretierst, aber. Ja, Hildegard Fuhrberg sagt dazu. Ich schüttel jetzt den Kopf ganz lang. Ja, was sie gesagt hat, ist, dass sie es nicht gut findet, wenn immer Leute aus dem Ausland kommen mit Schamanenzeug. Hm. Und weil dann würden die in Deutschland immer so sagen, oh, die sind so toll. Ja. Aber in Wirklichkeit... Nehmen sie nur die Arbeitsplätze der anderen Schamanen mit. Ja, so in etwa. Also in Wirklichkeit wissen die halt auch nicht mehr. Die können auch nichts machen. Also im Sinne von, in Deutschland gibt es auch diese Tradition des Schamanismus. Ich traue nur diesen neuen Schamanen in Smoking- und Rollkragenpulli. Ja. Diesen Deutschen. Das sind genau die, die man auch konsultieren sollte. Das sind auch die, die dann meistens so bei Maischberger oder sowas rumsitzen, wenn es wieder mal die Sendung gibt, wo dann aus Paritätsgründen 3 Verrückte und 3 Nicht-Verrückte eingeladen werden. Aber wohl meistens eher 5 Verrückte und 1 Nicht-Verrückter. Ja. Und Maischberger auch noch auf der Seite der Verrückten. Ich dachte, das ist so das Bindeglied. Geht. Ich mag das nicht, wenn die so knittrige Papierhaut haben und alt und grau sind. Knittrige Papierhaut. Klingt voll Lovecraft-mäßig. Ja, so, weißt du, diese Inder. Ah ja, genau die. Und dann sagt sie, die Hildegard, dass man eben das merkt, dass es auch in Deutschland so ist. Nämlich, ihre Tante hat Visionen, ist aber Kirchgängerin und erzählt es darum niemanden. Und darum gibt es auch in Deutschland Schamanen. Also die hat Visionen, aber sie traut sich nicht, die zu sagen, weil sie ja christlich ist. Weil sie in die Kirche, ja genau. Und im Christentum ist es ja eher schlecht, dass, wenn man Visionen hat. Genau, ja. Dann wird man berühmt und kriegt viel Geld. Und sie sagt auch, viele Frauen würden Kindern Amulette umhängen, den kleinen Babys. Hm. Und dann, wenn sie zum Kinderarzt gehen, nehmen sie die schnell ab, damit der Kinderarzt das nicht sieht. Und dann tun sie wieder drauf, wenn das Kind wieder sozusagen aus der Klappe wieder rauskommt. Viele Frauen? Ja, viele, auf dem Land. Landfrauen. Weil in der Stadt gäbe es das nicht. Weil da muss erst eine Tradition wachsen. Also meinen die diese Bernsteinketten, wenn die Kinder nicht, zahnen? Nein, das ist für die Hunde. Die meinen die Zahnketten. Gegen Zecken, dachte ich. Aber auch für die Zahnen, ja. Das stimmt. Oder meinen die jetzt echt so spezielle Amulette? Wahrscheinlich steht, so Amulette haben sie mit gesagt. Engeln. Amulette. Und dann kommt aber Professor Roland Mischung. Der heißt wirklich Mischung von der Uni Hamburg. Und der ist hier Ethnologe. Mhm. Und der war auf vielen Forschungsreisen in Nordthailand bei dem Volk der Hmong. Forschungsreisen in Nordthailand. Also so tief müssen wir nicht sehen. Nein, das stimmt. Außer dem Nordthailand. Und ja, beim Volk der Hmong war er. Das schreibt man H und dann Hmong. Und er sagt, da hat er auch einen kennengelernt, der ist jetzt auch Meister und darf jetzt auch andere Leute ausbilden. Und diese Person, das wäre aber so, dass sie das gar nicht gerne macht. Und diese Menschen machen das nur nebenher, je nach Bedarf. Also immer wenn einer kommt und sagt, ich brauche jetzt deine schamanistischen Fähigkeiten, dann machen die das. Aber so in ihrer normalen Podcast Arbeitskleidung. Aufnehmen. Ja, so in etwa. Ja. Immer wenn einer kommt und sagt, ich will einen Ursprungsnamen, machen wir einen Podcast. Ja, genau. Und der sagt dann so eine Seance, wenn die das dann machen, dann ist das so schlauchend, dass man danach arbeitsunfähig ist. Einen für Tag wen? Lang. Für den Schamanen oder für den Für das Krafttier. Kunden. Ne, für den Schaman. Der Kunde macht nicht in dem vor Sinn dem gar nichts. Und wird auch irgendwann mal so eine Seance gezeigt, oder? Ja, sie machen da so das Geräusch. Also man hört dann im Hintergrund immer so, hier steht Atmo 8, Schamanenreise Hmong. Das ist so diese Manuskriptsprache des SWRs, Atmo 8. Das haben wir früher bei Giga auch immer gemacht, wenn die keinen Bock hatten zu reden. Und was der dann halt macht, ist, dass er sich auf so eine Bank sitzt und die Bank ist gleichzeitig das Pferd, mit dem sie in das Jenseits reisen. Und dann hat er noch ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht und dann wird er Bong, Bong, Bong gemacht. Und die Schamanenreise Hmong hört er sich ähnlich an wie die andere Schamanenreise. Halt auch so. Und dann ja, das, also hört sich wirklich so an, kann jeder gerne anhören. Das war jetzt nicht böse gemeint. Und dann reitet er halt auf dem Pferd, auf dem Bankpferd und sagt dann irgendwann brr. Und dann ist ihm kalt. Nein, dann hält das Pferd halt an und dann muss er gegen Dämonen kämpfen oder sowas und dann geht's weiter. Und es sind Dämonen, die zum Beispiel den Krankheiten Kunden machen, und ja. Sowas. Genau, also der geht dann halt dahin und sagt, na, warum machst du den krank? Und dann muss man halt irgendwas machen. Hm. Und manchmal kämpfen, manchmal reden. Manchmal tanzen, manchmal. Ja, genau. Also immer, was singen, man gerade macht. Ja. Wie Bollywood. Das gab es auch als Rollenspielvorschlag im GoFeminine-Forum. Was? manchmal tanzen, manchmal reden. Oder Schamane sein. Ja, so hier dieses Spiel mit dem Reiten auf der Bank. Okay. Vielleicht. Und, wahrscheinlich. Wenn man sich jetzt überlegt, was sagt denn jetzt unser Ethnologe dazu? Der ist ja bestimmt ganz distanziert. Der sagt, ist auch völlig neutral. Er sagt, mehrfach hat er eine Genesung beobachten können, manchmal aber auch nicht. Ja, also manche Leute wurden gesund, aber andere blieben krank. Und er sagt dann, ich kann nicht sagen, wie der Krankheitsverlauf ohne diese Seance gewesen wäre. Ja, es gibt nicht negative Fälle, dann war die Reise eben nicht erfolgreich. Oder es kann sich herausstellen, da ist nichts zu machen. Pech gehabt. Bammer. Schade, dass wir diesen Beitrag überhaupt gemacht haben, wenn das im Endeffekt eh nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, dass man überhaupt sowas sagen kann. So im Sinne von, ja, das kann schon sein, das kann auch nicht sein. Ja, dann kann man es einfach testen. Also das ist jetzt nicht unmöglich, das zu testen. Normale Mittel werden auch getestet. Aber ist ja egal. Und dann geht es nochmal zu Manuel Breuer, dem Berliner Heiler. Und der sagt so ganz komische Sachen. Der sagt nämlich, es war eine Leere in seinem Leben und die wollte er ausfüllen. Und dazu kam ein tiefes Gefühl von Traurigkeit und Verbundenheit mit dem Sterben der roten Menschen, des roten Volkes, der Indianer, wie er sie nennen. Das ist auch schön. Das okay. Ich dachte, erstes Geld ging irgendwie um so Kristallkinder oder sowas, aber ja, dann war es doch halt die Rothäute. Hm. Marsianer. Die Marsianer. Ja, nämlich alle rot, die Indianer. Mhm. Die waren noch roter, als die Asiaten gelb sind. Und gut ist auch, warum er dann hier Dings geworden ist. Also nämlich die meisten Leute werden Schamane wegen einer schlimmen Krankheit. Die Schamanenkrankheit. Ja. Ja, doch, das nennt man Schamanenkrankheit in Ethnologenkreisen. Das ist so ein quasi Initiationsritus. Du hast ja eine Krankheit und dann musst du dagegen kämpfen und danach bist du Schamane, weil du Sachen gesehen hast. Und bei ihm war sein Werdegang sehr gut. Er hat nämlich gemacht Bundeswehr, Banklehre, Wirtschaftsstudium und war dann depressiv. Ja, da wäre ich auch depressiv geworden. Stimmt. Also insofern, aber es wird nicht jeder ein Schamane, nur weil er in der Bundeswehr war und deine Bankausbildung gemacht hast. Das stimmt. Wäre vielleicht besser. Dann würde es den allen viel besser gehen jetzt. Dann hätten wir vielleicht auch die Bankenkrise gar nicht. Richtig. Dann hätten wir nur eine Schamanenkrise. Wir brauchen mehr Schamanismus an der Wall Street. Das sage ich ja schon seit Jahren. Ja. Ich bete das immer. Die, müssen noch, die Bank, auf der sie reiten, muss anders aussehen. Genau. Ja. Ihr seid so weise, ihr zwei, das gibt's gar nicht. Ihr solltet die Wirtschaftsweisen von morgen sein. Richtig, wir sind die Wirtschaftsweisen. Von heute schon. Ich habe nicht genug Bartwuchs, um Wirtschaftsweise werden. Professor Sinn. Doch eigentlich schon. Vom Institut für Quatschforschung. Ja, und nochmal, um es allen Lesern, Hörern mitzuteilen, Institut kann sich jeder nennen, auch wenn er privat bezahlt ist. Also, ich wohne im Institut zum Burgunderweg. Ja. Wir müssen auch ein paar Institute gründen. Ja. Naja, und dann kommt der Sprecher sozusagen zu seiner Bewertung des Ganzen und sagt, der holistische, der ganzheitliche Ansatz beinhaltet, dass der Mensch nur als ein Rädchen von vielen Gleichwertigen gesehen wird und steht damit im demütigen Gegensatz zur technisch-wissenschaftlichen Welt, die ans Materielle und an die eigene Überlegenheit glaubt. So, was ist das denn? Ich will aber mehr holistisch als ganzheitlich haben in Zukunft. Das habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gehört, weil ich das wahrscheinlich sonst mal überlesen habe. Was gefällt mir holistisch, viel besser. Ja. Dieses technische Überlegene, ja. Kommt das nicht auch so ein bisschen aus dem Christentum, weil der Mensch ja die Krönung der Schöpfung ist und ja. Gott sagt ja, macht euch das die Das ganze Erde Universum untertan. Ist ja nur für den Mensch gemacht. Genau, insofern, ja. Deswegen würde ich eher sagen, dass das Christentum ja wohl vielleicht, wenn, dann eher dazu führt, dass man nicht demütig der Natur gegenübersteht, sondern eher dominant. Also eigentlich sagt man ja auch, dass Gott alles geplant hat und dass er auch einen Plan für jede einzelne Person hat. Und das ist eigentlich nicht Demut. Das ist eigentlich das Gegenteil. Ja, und es hat, aber auch wie das hier formuliert ist, ist halt Quatsch, weil nur weil man an materialistische Weltsicht glaubt, hat das nichts damit zu tun, dass man meint, dass man der überlegen ist oder so, sondern es kann auch das Gegenteil bedeuten. Ja. Naja. Also es ist schon ein bisschen komisch, was hier bei SWR Wissen vermittelt wird. Du hast vorhin das Wort Trance genannt. Seance. Seance. Aber es gab auch Trance wahrscheinlich. Es gab auch Trance, weil ich fand das ganz interessant, dass für die meisten Leute Ekstase und Trance so ein bisschen, dass da die Grenzen nicht so ganz klar sind. Und beim Schamanismus, es gibt ja eigentlich diese drei Begriffe, die, also um überhaupt Schamanismus diskutieren zu können, ganz wichtig sind. Das ist ja, also einmal Trance, einmal Ekstase und halt Besessenheit. Und für viele Leute ist Trance und Ekstase vermischt oder nicht so klar voneinander zu trennen. Und vielleicht wäre das ganz gut, wenn man mal sagt, was das eigentlich ist. Also Trance ist tatsächlich ein körperlicher Zustand. Der kann auch zum Beispiel durch Drogen ausgelöst werden oder durch viel Tanzen und Singen. Und also auch die Trance-Musik kommt ja auch daher. Ja. Genau. Ganz genau, ja. Zum Beispiel Goa. Und Ekstase ist, dass die Seele aus dem Körper raus ist. Und zum Beispiel, wenn man tot ist, ist das auch eine Art Ekstase. Ja. Ekstase sieht aber nicht so ekstatisch aus. Ja, genau, das ist ja das Problem. Weil die in der Leichenhalle war eine ekstatische Stimmung, sagt man auch. Nee, es kommt tatsächlich aus dem Lateinischen. Ex ist draußen und Tasi ist die Seele oder Tase. Ist jetzt kein Scheiß, das habe ich. Ja, ich glaube das. Wikipedia. Geht ja nicht. Scheiße, Sofa. Nee, und also deswegen, es muss nicht heißen, dass wenn jemand sagt, dass Trance zu, also dass da Trance ist, das heißt nicht, dass irgendwie seine Seele draußen ist oder sowas. Das wäre dann nichts so. Aber ich finde es auch, was ich halt auch immer denke, wenn ich sowas lese, so ich glaube das schon, dass die Leute das alles Mögliche da sehen und erfahren und sowas. Aber das hat halt nichts damit zu tun, ob das jetzt in irgendeine geistige Welt gibt, wo die jetzt hinhüpfen. Aber das Ding ist ja, dass wenn du dran glaubst, dann kann dir das schon helfen, wenn sich jemand so mit dir beschäftigt. Und wenn dir jemand sagt, ich habe mit deinen Dämonen gekämpft und du musst dir jetzt deswegen keine Sorgen mehr machen. Weil also das kann einem schon helfen. Da sage ich ja nicht, dass... Es muss ja nicht sein, dass es alles Quatsch ist. Es ist ja schön, wenn es den Leuten hilft. Ja, ja. Es ist nur keine Geisterwelt, genau. Ja, man, also. Ich denke halt auch, bei so, wenn man jetzt halt sagt, es gibt irgendwelche komischen, oder was heißt komischen, halt normale, noch recht primitiv lebende Stämme in irgendwelchen Ländern, die haben halt auch sonst nicht viel, um sich jetzt um körperliche oder auch psychische Probleme vielleicht zu kümmern. Die haben das dann als System, dann ist das schon sinnvoll. Mhm. Aber wenn man halt hier irgendwie hinkommt und dann, das werde ich gleich noch was erzählen, das ist auch ein bisschen komisch, wo ich nicht genau weiß, ob das sinnvoll ist, aber mal schauen. Ja, und der Schamanismus ist ja wirklich total am Aufkochen im Moment. Ja, aber immer mal wieder, würde ich sagen. Immer im Frühstücksfernsehen kommt manchmal so einer. Aber echt, da kommen immer so Leute hin und sagen dann, ich mach jetzt mal. Und dann singen die halt so, uiuiui. Ich habe heute durch Zufall irgendwie noch ein bisschen über Partnerrückführung gelesen, weil das war, hat nichts Zufall. Mit dem GoFeminist-Forum zu tun. Nein, das machen die aber auch gerne. Und da, was bedeutet Partnerrückführung? Dass man halt der Partner, der mit dir Schluss gemacht hat oder mit dem du nicht mehr zusammen bist oder so, dass du den, dass der verzaubert wird von einem Schamanen, dass der wieder zu dir zurückkommt. Und dann haben die ja geschrieben, dass das unterste Schublade ist, sowas. Dass man sowas nicht machen darf, weil das einfach nur man Macht über andere ausübt und so und dass das gefährlich sei. Und wenn man das macht, dann wird man schon sehen, was man davon hat. Nämlich, dass der Partner zurückkommt. So eine Scheiße. Ja, aber als Roller Zombie. Das ist wie bei hier. Ach so. Pet Sematary. Aber ja. Als böses Kind. Aber es machen echt total viele Leute und lassen sich extrem gut bezahlen. Man kann echt total viel dazu finden. Das kann man vielleicht auch nochmal. Lassen die sich nicht nur flattern? Anschauen. Nein, die lassen sich nicht nur flattern. Die ist auch gefährlich, sowas, oder? Und unethisch. Ja, auf jeden Fall, das kann man. Ist das ethnisch vertretbar? Nein, das ist ethnisch überhaupt nicht vertretbar. Naja. Ich habe gerade mal überlegt, was Minecraft hier ist und ich bin noch unentschieden zwischen Zitteraal und Neuentöter. Neuentöter. Das ist so ein Vogel, der tötet seine Opfer 9-mal, nehme ich an. Mindestens. Ich habe letztens ein Schuppentier gesehen. Ein was? Kennst du Schuppentiere? Ja, die sehen lustig aus. Badass aus. Ja, auf ich kenne jemanden, die hatte das als Haustier. Ja, ich auch. Krass. Haben wir herausgefunden, dass es ein Haustier war. dass es ein Schuppentier war. So. Ich finde es voll irre. Ach so. Andersrum wäre es irgendwie beeindruckender gewesen. Ja. Und plötzlich rausfindet, das Tier ist ein Haustier. Ja. Das war so, das ist cool. Jahrelang Head and Shoulders benutzt. Ne? Benutzt worden, das hat man nach draußen gesetzt, an dem Baum, dann ist es den Baum hochgelaufen, hat da was gegessen und dann hat sich in einen Ball gerollt und runterfallen lassen. Und hat es wieder reingeholt. Weil Schuppentiere können sich zu einem Ball machen und dann auch recht schnell kugeln. sind seltsame Viecher. Natur. Die sehen halt aus wie so Ameisenbären, aber als ob sie so ganz viele Tannenzapfen-Schöpfen-mäßige hätten. Ja. Und die sind ziemlich scharfkantig. Fühlt ein bisschen so wie ein Pokémon. Ja, sehen echt aus wie ein Pokémon. Also nicht wie ein echtes Tier auf jeden Fall. Sehen auch ein bisschen aus wie das Alien aus Alien. Ah, das können wir übrigens festhalten für unseren Plan für Future Football. Also mein Krafttier ist Honey Badger. Ja. Doesn't give a shit. Auf jeden Fall. Und interessant ist halt, was kann man sonst noch so machen? Also was bringt jetzt Schamanismus uns im Alltag? Und das ist zum Beispiel, wenn man auszieht aus einer Wohnung, dann muss man die Wohnung verabschieden. Und das macht man halt, indem man so einen Schaman kommen lässt. Und dann geht man in jedes Zimmer und sagt, tschüss. Einmal streichen, bitte, Besen rein. Aber kann man das auch ohne Schaman? Das habe ich eigentlich mir auch gedacht, das kann man eigentlich auch so machen. Aber ich weiß es nicht. Also vielleicht muss man auch einfach nur schamanisch ausgebildet sein. Aber dass man die richtigen Worte in der richtigen Reihenfolge. Also es ist eigentlich gar nicht so regelhaft und sowas, was man da so machen muss, sondern man kann halt einfach machen, was man will. Und ja, aber anscheinend ist es wichtig, dass man seine Wohnung verabschiedet. Und dann wird gesagt, auch bei neuen Wohnungen ist es wichtig. Dass man die verabschiedet. Ja, das hat mich auch gefreut. Wahrscheinlich muss man die begrüßen dann. Oh. Und was auch gesagt wird, das, wo ich dann wieder etwas kritischer war, das ist auch für die, die nach einem Einziehen gut ist, wenn man selbst die Wohnung vorher verabschiedet. Ja, Tim. Ja, ich werde dran denken, wenn du umziehst. Ja, genau. Und dann kommt nämlich eine Umzugsgeschichte oder man könnte auch sagen The Grudge 4, da wo eine junge Mutter sagt, die als junge Mutter hier gecredited wird. Also als wir eingezogen sind, war das Gefühl letztendlich so ein bisschen mulmig da hinten. Am Ende, das ist jetzt nicht irgendwie Activia oder so, am Ende des Flurs gibt es eine Stelle eben, an der es sich irgendwie einfach seltsam und beklemmend anfühlte. Ach, und das Gefühl hatte ich, da habe ich erstmal nicht drüber gesprochen und letztendlich hatten es aber viele Leute, die in unsere Wohnung kamen. Und das war schon gruselig. Ja. Und dann versucht der Sprecher, den Hörer zum Lachen zu bringen und sagt, die Frau nahm Kontakt zu Emmy Stüssi Reiners aus. Die gebürtige Schweizerin hat sich auf Lomi-Lomi-Massage spezialisiert. Meint ihr das echt als Witz? Oder? Nein, ich glaube nicht. Aber die heißt halt Emmy Stüssi Reimers und macht Lomi-Lomi. Lomi-Lomi kann man in Reutlingen ganz toll machen. Habe ich letztens gesehen. So schön. Das ist eine Massagepraxis, die das anbieten. Ob da auch Emmy Stüssi Reimers dabei ist? Also Nein, das ist ein Herr. Der ist sehr bärtig und hat lange Haare. Das gefällt mir. Macht der Lomi-Lomi anhand seines Bartes? Er hat starke Hände. Wie macht man denn Lomi-Lomi? Ich weiß es nicht. Das ist so... okay. Mit den Ellenbogen, glaube ich. So. Also wie Muay Thai, aber... Wir zeigen es euch im Radio kurz. Ja. Ja. Also das ist die Massage, wenn man so keine Lust hat, richtig was zu machen. Elbow check. Kriegt man dann so ein Lei oben. Vielleicht. Ja, schön. Und diese Emmy Stüssi Reimers ist Schweizerin, hört man ja schon. Und ja... macht dann eben, dass sie sowas Seelengeleit macht und Ahnenarbeit. Aber was sie dann eigentlich macht, ist eigentlich wie so Lichtarbeit. Also das kannte ich auch schon von anderen. Was sie halt gemacht hat da, ist, dass sie dann, ich weiß nicht, ob sie da hingegangen ist und nur telefoniert hat. Jedenfalls hat sie eine Reise gemacht, eine schamanische, und hat der Wesenheit, die da war, gesagt, hör mal, das ist dumm, wenn du da bist, geh mal nach Hause. Oder halt ins Licht. Und dann hat sie die ins Licht geführt. Und dann war alles gut. Und dann sagt die Mutter, und seitdem ist es tatsächlich so, dass dieses Beklemmungsgefühl da hinten weg ist. Auch meine Kinder haben diese Geschichte nicht mehr, dass sie nicht mehr da hinten allein im Badezimmer sein wollen und nicht immer mitgehen muss. Sondern das ist alles ganz gut geworden. Also ich weiß ja, was da tatsächlich der Fall war. Das war das Wesen mit dem Gerät. Ja, das glaube ich auch. Na, beziehungsweise das Kind hatte das Gerät. Genau. Und das Wesen wollte das Gerät haben. Das weiß doch jeder. Ja. Habe ich schon die Geschichte erzählt von... diesen japanischen Schamanen? Ich glaube nicht. Also wir haben im Unterricht mal so eine Geschichte gelesen, auch so einen Erfahrungsbericht aus dem Internet, wo eine Kundin von einem Schaman erzählt, wie sie so ein kleines Kind, also einen kleinen Jungen hatte und der hat immer mit Messern gespielt. Und dann hat sie 100-mal gesagt, spiel lieber nicht mit Messern, das ist nicht gut, du kannst dich verletzen. Und sie hat die Messer versteckt und das Kind hat sie irgendwie immer gefunden und hat dann weitergespielt mit den Messern. Und sie hat alles Mögliche probiert und dann irgendwie hat sie gedacht, naja, ruft sie halt diesen Schamanen und der kommt dann vorbei und sieht gleich, oh, da ist ein Bergräubergeist am Kind dran. Und der Bergräuber will halt immer mit den Messern spielen, weil das halt ein Bergräuber ist. Ja, und, normal. Ja, ja, und dann hat dieser Schamane so einen Exorzismus gemacht. Und dann hat das Kind nie wieder mit Messern gespielt. Ich weiß nicht, wie dieser Exorzismus abgelaufen ist. Es stand halt nicht drin. Okay. Ich würde sagen, hat einfach einen Dingsgeist beschworen. Einen Seeräubergeist. Nein. Und hat's also einen Polizistengeist. Ja, also, genau. Polizistengeist. So einen Edo-zeitlichen Polizisten, der gleichzeitig auch Vollstrecker ist. Ah ja. Genau. So wie Judge Dredd. Genau, wie Judge Dredd. Ja, das ist durchaus möglich. Vielleicht hat er Judge Dredd heißt beschworen. Die. Genau, er hat einen Judge Dredd-Geist beschworen. Er sagt, hiermit nehme ich dich fest und verurteile dich gleich zum Tod. Bam. Bam. Ja, jedenfalls, sowas gibt's wohl überall. Ja. Ja, und die Mutter ist jetzt soweit froh, weiß aber noch nicht, ob das stimmt. Und sagt, Mann, ganz schön esoterisch. Oh, echt? Das hätte ich mir überlegt, bevor ich die Schamanin angerufen hätte. Ja. Also die Schamanin, ich dachte, die macht irgendwie... Ich dachte, das sei schon ein bisschen fundierter. Richtig. Das wäre auch ein ganz schön schlechte Tagline für unseren Podcast. Mann, ganz schön esoterisch. Ja, und Emmy Stüssi-Reimers war auch schon dabei, wenn ein Seelengeleit en masse stattfindet. Also was sie zum Beispiel machen, wenn Katastrophen sind, dann machen die so ein Netzwerk weltweit und schicken die so weg. Das kennt ihr aus Final Fantasy X oder auch von den Cryon-Leuten. Die machen sowas ja auch öfters, ne? Mhm. Ja. Dass so, wenn so Katastrophen sind, dann wird so, dann sind dann ja irgendwie so im magischen Netz gefangen und dann. Ja, zack. Ja. Also ich kann mir das vorstellen, dass für manche Leute ist das bestimmt sinnvoll, wenn sie halt wissen, ihre Angehörigen sind zum Beispiel bei dem Tsunami jetzt in Tohoku einfach nicht mehr aufgetaucht. Und es ist ja immer so, dass wenn die Leute nicht richtig bestattet werden, dann sind halt deren Seelen unruhig und bleiben dann halt in unserer Welt und ärgern uns. Ja. Oder nerven uns so lange, bis wir halt was machen. Ich stelle es mir gerade in so einem großen Stil vor, wie es in Japan zum Beispiel, wenn das mal so 20.000 Seelen auf einmal sind. Ja, dafür gibt es ja diese ganzen Schreine, wo die dann immer so en masse eingeschreint werden. Hm. Ja, und dann ärgern sich wieder die Koreaner. Ja, richtig. Da kommen wieder Chinesen und sagen, lass das mal. Ja, und als kleinen Schluss dazu möchte ich noch die Worte von Manuel Breuer nochmal vorlesen, der für die Zukunft einiges Interessantes vorhersieht, nämlich, wenn du überlegst, wie die Leute früher bei Yoga gedacht haben, oh Gott, die sind ja alle verrückt, wer macht denn so einen Quatsch, vor 10 Jahren und heute ist es dermaßen normal und so wird es auch beim Schamanismus sein. Ah, und das cool. Glaube ich nicht. Ich finde, er sollte seine Meinung mal besser auf dem Sportplatz lassen. Was? In Polen soll ja dieses Exorzismuszentrum aufgebaut werden. Das habe ich auf Cutnet gelesen. Ein Exorzismuszentrum in Polen, ein katholisches, speziell wegen all den Leuten, die Yoga machen. Ach so. Ist kein Witz. Werden die exorziert dann? Yoga und das Internet. Wie? Ja. Das Internet. Das Internet. Vielleicht ist Sopa auch von Katholiken hergestellt, damit man das Internet zumachen kann. Wegen all den bösen Geistern. Ich gehe immer auf bösegeister.de und lade mir ein paar böse Geister auf meinen Rechner. Und dann ist er besessen. Aber manchmal kommt ein neues Service Pack, dann ist wieder weg. Ja. Ja, das war zu einem Schamanen. Ende. Ich hätte noch was in die Richtung. Ja. Das ist interessant. Sollen wir in die Richtung, gehen? Vielleicht? Ja. In die Richtung? In die Richtung? Ja, nach einer Pause. Fernost? Ja, Fernost ist schön. Nach einer Pause. Nach einer kleinen Pause. Ja. Okay. Ja, kann man weiter. Das ist ja gut, jetzt kannst du ja einfach on-air essen, wenn du möchtest. Okay, dann ein Thema aus dem Fernen Osten. Das Thema, mit dem ich mich heute so ein bisschen beschäftigen möchte, es geht um neue Religionen und neue Religionen in Japan. Ich will es doch nicht essen. Nee, schmeckt das nicht mehr? Ich weiß es nicht. Okay. Ich will jetzt jedenfalls während der Sendung nicht so viel essen. neue Religion und neue Religion. Ja. Okay, das, du hältst es nicht nur als Probe dein Referat oder so. Ich hab's schon gehalten. Okay. Also, du hast die Handouts dabei. Ich habe mein Skript dabei ein bisschen. Ja, können wir vielleicht auch alle mal ein Handout haben? Reiche ich nach. Liegt im Handapparat. Kannst du dann in den Kopierordner legen, ne? Mhm. Gut. Eins. Vielleicht wissen das viele nicht, aber in Japan gibt es halt total viele so neue Religionen, die so Ende des 19. Jahrhunderts gegründet worden sind. Reiki. Zum Beispiel Reiki. Reiki. Und es sind alles so synkretistische Religionen, das heißt, dass sie aus allen möglichen religiösen Richtungen sich so das zusammen glauben, was ihnen gut gefällt oder was sie glauben, das macht Sinn. Und dadurch erwächst dann so eine Art neue Religion. Und viele sind shintoistisch angehaucht eher. Dann gibt es viele, die eher buddhistisch angehaucht sind. Und dann gibt es viele, die auch Elemente aus dem Christentum oder von ganz woanders hernehmen. Also Jesus kommt oft vor, ne? Jesus kommt oft vor. Und für viele ist halt Jesus und Buddha und Mohammed so auf einer Ebene und das Gleiche, also die gleiche Macht. Und es gibt nicht den einen wahren Gott, sondern alle Götter ist einfach Manifestation von dem Gleichen. Ja, von El Kantare. Von L. Ron Hubbard. Von Chuck Norris. Ja, selben Vornamen. Ja, und also der Unterschied zwischen neuen Religionen und neu-neuen Religionen, das heißt wirklich so, leider. Neue Religion. Ist das die neue. Genau, die neuen Religionen, da zählt man alles, was so ab den 1970er Jahren gegründet worden ist. Also relativ. Ich habe schon einen Vorschlag für, wie man die nennt, die ab so 2000 gegründet sind. Ja. Neue Religion. Ja, das ist ein guter Name. Ja, kommt bestimmt bald gut an in der Szene. Sehr gut. Na, irgendwann muss man wieder anfangen. Mit die neue Religion. Die. Oder so. Einfach, ja. John, neue Religion. Okay, egal. Und einer der größeren Unterschiede zwischen den beiden ist, dass, also die Ziele sind unterschiedlich. Bei den alten neuen Religionen, sage ich jetzt mal, ist das individuelle Heil und das Glück. Und das ist, ist das Ziel und so eine Art Diesseits-Bezogenheit. Weil das ist in so einer Zeit entstanden, wo es einfach viel Armut gab unter der Bevölkerung auch. Und da war es einfach gut für die Menschen, wenn sich jemand darum kümmert, dass es ihnen jetzt gut geht. Ja. Das ist nicht so wichtig, dass sie quasi ein besseres Leben in der Zukunft irgendwann haben. Damit haben sie sich nicht so gerne abspeisen lassen anscheinend. Nicht wie woanders. Und die neuen Religionen haben eher so Selbstfindung und sowas als Ziel und ja eher so eine Art Jenseitsbezogenheit, wenn man das so nennen möchte. Ja. Ja. Gemeinsam haben sie beide, dass es meistens einen charismatischen Leiter gibt, also einen quasi so eine Führerfigur, wenn man möchte, und die auch meistens die Religion gestiftet hat. Muss aber nicht immer so sein, manchmal ist es einfach nur ein Medium, das irgendwie besessen wurde und dann gibt es jemanden, der quasi als Manager dieses Medium quasi etabliert in der neuen Religion. Eine hierarchische Struktur haben beide und ganz einfache Rituale zeichnen die noch aus. Das ist nicht irgendwie was Kompliziertes, wo man irgendwie in irgendeine Schule oder sowas gehen muss oder ein Theologiestudium abschließen muss. Jeder kann diese Rituale machen. Und da möchte ich ein interessantes Beispiel euch ein bisschen vorstellen. Das ist deswegen interessant, finde ich, weil das halt auf der ganzen Welt gibt es davon Dependancen. Zellen, danke. Zellen. Das hört sich terroristisch an. Zweige. Und das nennt sich Franchise-Nehmer. Genau. Franchise finde ich gut. Das nennt sich Mahikari. Also das wahre Licht, Hikari ist Licht und Ma ist wahr. Und das ist eine Religion, die sich später dann gezweiteilt hat. Und die haben ganz... Mama Hikari und schon neue Schweine. Mahikari ist der Überbegriff. Und die Dinger heißen Sukyo Mahikari und Sekai Mahikari Bunmeikyo dann. Also, das weiß schon, was unsere Hörer lieber mögen. Ja, und Sukyo Mahikari, zum Glück, ist das erfolgreiche von den beiden. Und die haben sich auch nur deswegen gezweiteilt, weil es Sukzessionsprobleme gab, so wie oftmals. Also ja. Die Tochter, die Adoptivtochter von dem Gründer hat Sugiyo Mahikari übernommen und der älteste Gläubige von dem Gründer hat quasi dann die alte Religion beibehalten und ja, die sind auch nicht so erfolgreich. Und die sind beide jetzt schon in der dritten Generation. Das heißt, es gibt jetzt schon den dritten Anführer in jeweils der beiden Gruppen. Und ja, die machen aber eigentlich das Gleiche. Und die Terminologie ist auch gleich. Die machen das gleiche Ritual und das Ritual heißt Mahikari no Waza, also die Kunst des wahren Lichtes. Es wird auch manchmal Reinigung genannt oder Handheben. Ist ja fast genau wie bei katholisch und evangelisch, dass eigentlich alles das Gleiche ist. Nur das ist ein ganz großer Unterschied. Das eine erfolgreicher ist. Das eine ist antiquiert und verstaubt und das andere tut so, als hätte es hippe Klamotten. Man kann mal auch mal zum Beispiel mit Gott zusammen Alkoholfahrten machen. Was? Da gibt es auch ein bisschen mehr Gitarrenmusik. Richtig. Und schönere Lieder. Und Karaoke. Folgen. Danke. Karaoke. Wir haben ja beim Karaoke letztes Mal unseren California Love rausgelassen und das versucht zu rappen, Roger und ich. Ja, was heißt versucht? Ja, das war auch schon ganz gut. Ich konnte aber leider nur City of Compton. Immerhin. Haben wir gut gemacht. Ja. Egal, sorry. Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum man dieses Ritual machen sollte. Ja, was macht man denn da jetzt? Ja, das erkläre ich gleich. Okay. Also es geht darum, dass man die Unreinheiten, die in einem drin sind, die können tatsächlich physischer Natur sein oder geistiger Natur und die sollen weggeschmolzen werden. Oh, kann man auch so Nasenstrips nehmen stattdessen. Nee, das wird ja nicht geschmolzen, das wird ja nur abgerissen. Ja. Jetzt muss Henrik nachher seine Go-Feminine-Erfahrung von heute wegschmelzen. Ich glaube ja, auf jeden Fall. Die scheinen dich sehr zu belasten. Ja, belasten kann man das nicht nennen. Die belasten uns. Belastet uns, ja. Belaste alle anderen damit. Ja, und also zum Beispiel kann es sein, dass ein Geist in dir drin ist und dich ärgert. oder einfach, dass die Seele gereinigt werden soll. Und das kann man jeden Tag machen, soll man auch jeden Tag machen. Und es kann passieren, dass du Essen mit Pestiziden drin gegessen hast und das ist nicht gut. Oder du hast schlechtes Karma aus einem früheren Leben. Oder Geisteier. So wie bei, wie heißt das, Seide no Moribito? Das ist so ein Roman, da hat auch jemand Geistereier in sich drin. Bisschen eklig. Oder Umweltverschmutzung oder zu viel Medikamente genommen. Ja. Und dann, wenn man das Gefühl hat, man sollte das machen und das sollte man jeden Tag machen, dann kann man dieses Ritual machen. Und es geht folgendermaßen, zwei Leute sitzen sich gegenüber und der eine ist der Geber des Lichts und der andere ist der Empfänger des Lichts. Das ist ganz einfach. Und der Geber des Lichts hat ein Amulett. Ja, Taschenlampe. Fast. Und dieses Amulett verbindet einen mit Gott und der höchsten göttlichen Kraft, die es gibt. Mila Woman. Und Mila Woman. Und das ist auch die göttliche Kraft, die, ja, es ist Buddha, es ist Jesus, es ist der christliche Gott, es ist whatever. Und die Lehre ist, dass jede Religion und auch die Menschheit einen Ursprung hat und der liegt in Japan. Und Japan war früher mal Mu. Wenn euch das was sagt. Cool. Ja, das glauben die. Das glaube ich auch. Ja. Ich bin jetzt schon überzeugt. Ja. Also jetzt erst. Das gefällt mir. Das hat auch so ein bisschen Manga. Ich finde, das ist gut. Das ist jetzt plötzlich von so Einfluss. Generisch haben die es geschafft, sich so reinzubringen in das in Etablierte. Legit, und jetzt weiß man, jetzt kann man es ernst nehmen, wenn Mu vorkommt. Ja. Ist halt ganz wichtig, weil man muss halt anerkennen, dass auch die Amerikaner, die sind auch die gleichen Leute wie die Asiaten. Sehen auch so ähnlich aus. Wenn man es nicht glaubt und ja. Aber das ist halt ganz wichtig, weil halt jeder dadurch quasi die Kraft hat, dieses Ritual durchzuführen. Und das kann man nur machen, wenn man einen Dreitageskurs gemacht hat. Gerade wenn man drei Tage gemacht hat. Was? Da können wir zwei schon mal teilnehmen. Ja. Ich brauche noch ein bisschen. Ja. So bis ich 50 bin, schätze ich. Dann warten wir so lange. Ja, und dann kriegt man nach diesem Dreitageskurs dieses Amulett und das verbindet einen mit dem Licht. Cool. Super. Ja, ist super. Da so eine Batterie drin? Oder? Nee, es ist, ist es sieht aus wie so ein 5-Yen-Stück ein bisschen. Also mit so einem rund und in der Mitte ein Loch. Und, ja. Und es ist ganz wichtig für alle, man darf es nicht nass machen, man darf es nicht dreckig machen. Die Leute ziehen es zum Duschen aus und es ist in so einem Säckchen drin, damit es nicht mit der Haut ja. oder mit dem Stoff in Kontakt kommt. Und alle sind so ganz, oh, wenn es mal runterfällt, dann ist es ein schlechtes Omen oder so. Dann ah. musst du nochmal ein Ritual dafür machen und so. Also das ist so. Ist ja wie ein Baby. Wie ein Baby? Ja. Ja, doch, ja. Ja, ein Katzenbaby. Das ist aber schon, eigentlich schon ganz cool. Und ist das dann auch so, dass sie dann dieses Amulett dann hochhalten und damit die Energie channeln und dann werden die kurz nackt und dann sind sie wieder angezogen, aber in heißeren Klamotten? Nee, das ist bei Sailor Moon. Ach so. Ah. Ah. Nee, darum geht's leider nicht. Nee, okay. Die bleiben alle immer angezogen. Sagen die nicht, mach auf und dann. Jetzt bin ich wieder desinteressiert an der Religion. Sag doch einfach ja. Okay, ich tease euch hiermit. An irgendeiner Stelle werden sie nackt sein, aber ich verrate okay. euch noch nicht wann. Beide setzen sich gegenüber auf den Boden voneinander hin, also sie knien sich so hin, so wie es halt die Japaner machen, sodass die Füße einschlafen und die Lehrerin dann einem die Füße massieren muss. Mhm. Ah, stimmt, das erinnert mich an etwas. An sexuelle Erlebnisse in Japan. Und dann wird diese göttliche Macht nach Erlaubnis gefragt, dass man das Ritual machen darf. Und dann wird der Empfänger um Erlaubnis gefragt. Darf ich dir das Licht geben? Mhm. Und der Empfänger sagt dann, ja, gerne. Okay, ja. Da muss man unterschreiben. Nee, man muss nicht. Es ist mündlicher Vertrag, okay. Ja, anscheinend. Und dann klatscht der Geber dreimal in die Hände und sagt, Amatsu nori goto. Und dieses Amatsu nori goto, das sagt man auch, wenn man in den USA ist und zur Religion gehört oder wenn man in Deutschland ist. Ah, ja. Und cool. Übrigens in Bremen eine Stelle, da kann man. Wie sagt man sich ja Amatsu nori goto. Oder Amatsu nori goto. Domo arigato. Mhm. Und dann hebt der Geber die eine Hand Hände. Vor die Stirn des Empfängers. Weil in der Stirn, 10 cm hinter der Stirn, im Kopf, da sitzt dein Geist. Ah. Da sitzt deine Seele, die wahre Seele vom Menschen. 43 Gramm. 23. Scheiße. Ja. 21 Gramm. Was ist Folge 23? Da hat das passiert. Und da, wenn du dann da Licht hingibst. Folge ist echt Folge 23? Ja. Entschuldigung. Scheiß wollte nicht Zahlenmystik machen. Ich habe angefangen, Illuminatus wieder zu hören. Ah. Fnord. So, weiter. Ja, und dann, wenn du das 10 Minuten lang machst, dann schmelzen alle Unreinheiten aus deinem Geist. Das ist schon mal gut. Und dann kannst du, dann kommt das Oshizumari-Ritual. Da nimmt dann der Geber die beiden Hände an die Seite vom Kopf vom Empfänger und sagt dann dreimal Oshizumari und wuscht so die Hände nach unten, so durch die Luft, sodass der Körper und der Geist so beruhigt wird. Puh. Ja, das ist ganz wichtig dadurch, wenn man dann halt nicht klar sehen kann als Empfänger, dann heißt es, dass nicht alles weggegangen ist. Und dann muss man das Oshizumari mit den Händen wuschen nochmal machen. So lange, bis er nicht mehr trüb sieht, der Empfänger. Wenn er jetzt seine Brille vergessen hat, dann kann das ganz schön dauern, oder? Man kann schon seinen eigenen Sender schon ziemlich, glaube ich, an der Nase herumführen in dieser Religion. Wenn man eine etwas gemeine, hinterlistige, arglistige Art hat. Ich sehe immer doch nicht richtig. Und die arglistig täuschen. Oshizumari. Oshizumari. Ja. Und dann kann man noch sagen, ja, mir tut aber die linke Schulter weh. Dann kann man sich nochmal umdrehen und dann wird da nochmal Licht gegeben. Und überall da, wo man glaubt, man hat irgendwie was sitzen. Ja, und so geht es dann ab. Und das Licht, so glauben die Leute, reinigt den Geist und halt dadurch den Körper. Also zuerst wird der Geist gereinigt, also das, was in deinem Kopf drin ist. Und dann der Körper macht dann einfach mit, weil die zusammenhängen. Das ist ganz praktisch natürlich. Der ist so nach. Das ist ja eigentlich auch klar, es muss erstmal im Kopf klicken, bevor man das dann auch umsetzen kann im ganzen Körper. Im Gehirn, ja. Ist es im Gehirn oder ist es in der Seele, die nur zufällig auch da ist? Ja. Eher so. Ich beantworte immer oder Fragen mit ja. Die Seele hockt im Kopf. Im Kopf. Ja. Da hocke die immer, da hocke. Jo. Ja, und während diesem Ritual kann es halt zu verschiedenen Geisterphänomenen kommen. Wenn der Betroffene, der empfängt, einfach so hin und her wackelt oder schreiend auf dem Boden liegt, dann bedeutet das, oder ist ein Geist drin. Und dann kann das nicht jeder machen, das Ritual. Dann muss jemand kommen, der schon ganz lange dabei ist und der Erfahrung hat, und der muss dann das Ritual weitermachen. Da kann man auch einfach abgeben, und da sollte man wohl auch als jemand, der vor 2 Wochen den 3-Tages-Kurs gemacht hat, nicht unbedingt einen Exorzismus durchführen. Das ist schon zu viel für Laien. Kann ich gut verstehen. Ja, ich würde auch, also wenn, dann würde ich die Ghostbusters rufen. Who you gonna call? Ja, und dann kommen die vorbei. Und dann schießen die das ab. Dann haben sie so einen Geisterstaubsauger und dann ist alles gut. Ja. Das wäre doch schön. Ja, aber so einfach ist es leider nicht. Mist. Nee. Weil, wenn man den Geist nämlich, das ist ja auch das, was die Leute von Mahika, die sagen, was viel besser an ihrem Ritual ist, als zum Beispiel an einem christlichen Exorzismus, ist, dass diese Geister, wenn sie durch dieses Mahika-Ritual weggemacht werden, dass sie dann ins Licht gehen, so wie bei dem schamanistischen Ritual. Und dass sie nicht einfach woanders hingeschickt werden und sich dann an jemand anderen ranheften. Ja. Und deswegen sagen die Leute, dass das christliche Exorzismus-Dingsbums ist nicht so gut. So nicht zu Ende gedacht einfach. Ja, genau. Die werden einfach nur weggeschickt und nicht in die Geisterwelt zurück. Und deswegen ist das schlecht. Ja. Ja. Und interessanterweise, das fand ich ganz süß, die machen das nicht nur mit sich selber, dieses Ritual, sondern auch auf Gemüse, das sie essen, oder auf Autos. Wenn das Gemüse, was sagt, das Gemüse so anfängt zu schreien und zu zocken und sich auf den Boden wälzt. Genau. Kiwi. Also wenn ich das sehen würde, dann würde ich auch daran glauben. Das ist ganz süß, im Internet gibt es dann so Bilder, wo jemand vor einem Auto steht. Und das dann so. Und Mahika, wo ist denn der Auto? Das nicht so, das Auto. Vorne. Ist das nicht das Mahika die Meme dann einfach, dass so Leute so Fotos mit hinstellen und dann immer so Mahika die da drunter schreiben. Oder Amazon oben. Ja, Nordic Internet Radio Sensation of 2012. Ja, ihr habt ihr es zuerst gehört. Richtig. Ich also Leute, fotografiert euch alle mit einer Hand erhoben vor dem Kopf einer Karotte oder so. Ja. Wo ist bei einer Kartoffel der Kopf, der Geist? Ja, bei den Augen. Ja. Und die abschließend beantwortet. Das viele Leute glauben halt, dass eine Krankheit eine Chance auf persönlichem Wachstum ist. Also wenn die einen Schnupfen haben, dann sagen sie, ich mache gerade ein Cleansing oder ich säubere mich gerade, es ist nichts Schlimmes. Und wenn sie dann halt dieses Ritual machen, dann geht es ihnen besser. Und es klingt für mich so, ja, sollen die jetzt einfach nicht mehr ins Krankenhaus gehen oder sollen die nicht mehr zum Arzt gehen, wenn die was haben? Und da gab es auf der Seite von den auf der offiziellen Mahikadi-Seite von den USA gab es die Frage, do members of Sukyo Mahikadi stop having problems? Und die Antwort darauf war no. Komisch. Ja. Und die andere Frage war, does light heal illness? No. Hä? Ja. Ich dachte doch. Nee, aber also auf der Seite steht dann nein, und ich glaube, das ist halt, natürlich müssen sie da nein hinschreiben. Ja, ja. Ja. Das ist eine interessante Religion. Ja, das stimmt aber ja gar nicht. Weil wenn man zum Beispiel an Jasmuheen zurückdenkt und so, Licht ist hat's eigentlich... funktioniert. Mhm. Jasmuheen ist seit 100 Jahren kein Essen mehr. Ich meine, vielleicht heilt nicht Licht Krankheiten, aber zumindest macht es pappsatt. Ja. Das ist schon mal... Immerhin musst du da nichts mehr essen. Ja. Genau. Ja, also das ist so ein Beispiel davon, wie also auch heute noch in Japan und in der ganzen Welt so Rituale und so schamanistisch anmutende Sachen ziemlich erfolgreich auch sind. Und auch mit modernen Dingen, zum Beispiel bei Autos. Ich glaube auch gehört, bevor jetzt die Selbstverteidigungsstreitkräfte ausrücken, werden auch erstmal die Panzer schön geglänzt und so. Ja. Macht Sinn. Man muss halt immer so Geistliche mitnehmen, weil sonst kann ja keiner Leute wiederbeleben und sowas. Und das ist ja schon wichtig. Kennt man aus. Ja, zweite Mal bei Team Fortress, World of Warcraft. Richtig. Gut, ja. Vielleicht wäre noch interessant zu wissen, wie viele Mitglieder Sukyo Mahikadi hat. Ja, das würde ich gerne wissen. 800.000 Mitglieder. Was? In Deutschland? Auf der ganzen Welt. Und davon sind 1.500 im Ausland. Ach, okay. Verschwindend gering also. Die meisten in Brasilien? Australien, Singapur, Afrika, USA, Lateinamerika, Europa. Und in Europa eher in Frankreich, Belgien und Italien. Ach, was sieht denn ähnlich? Aber bei den Zahlen, da können ja eher in Frankreich, das sind dann ja schon nur 30 Leute. Ja, oder viel. Könnte sein, ja. Aber es gibt auf jeden Fall in Bremen. Ja, in Bremen gibt es eine Zentrale. Da kann man auch diesen 3-Tages-Kurs machen und sich so ein Amulett holen. Wenn ich mal in der Gegend bin. Ja. Dann bist du immer da, wo wir nicht sind. Einmal komme ich auf jeden Fall noch hin. Und das ist immer Sukyo Mahikadi Kyokai. Kyokai, ja. Ja, interessant, was es so gibt. Ja. Und jetzt? Sind wir müde? Sind wir müde geworden? Ich schon. Ja, aber es ist auch so früh dunkel. Das ist eine schöne, gemütliche Traum. So eine schöne Stimmung. Jetzt können wir mal machen. Der Regen trommelt an die Scheiben. Jetzt machen wir einen Atmo-Tag. Atmo-Tag. Von der, das ist voll der Sturm draußen übrigens. Okay. Oh, dann noch mehr Atmo. Dann ist das hoffentlich ein gruseliger Traum. Besinnlich wieder. Oh, besinnlich. Ich ging zur Arbeit, wie wenn man auf der Baustelle arbeitet. Die Arbeit war Leichen wegräumen. Wie auf der Baustelle? Sind das Mafiosi? Da war ein provisorischer Platz, darauf ein liegender Baumstamm, wo sich die Leutchen drauf lungerten, bevor es losging. Darauf saßen 3 bis 4 Kollegen, die vertrieben sich die Zeit, machten blöde Witze und Sprüche. Die waren zum Teil schon ziemlich unter der Gürtellinie. Naja, wenn man mit Leichen hantiert, wird man so. Anders kann man es nicht aushalten. Auf der Baustelle wird man nicht so. Ich kannte sie schon lange, die Leute, jeden Einzelnen. Sie waren alles gute Kerle. Wenn's drauf ankam. Ich beobachtete sie still an diesem Tag. Etwas in mir war anders als sonst, wo ich gewöhnlich locker mitschwätzte. Der Chef kam und machte ebenso einen blöden derben Spruch, so wie: Na, ihr faulen Säcke, los geht's. Wow, der ist ja derb. Darauf antwortet man, da hast du meine Alte noch nicht gesehen. Mäßig. Aber er war auch ein netter Kerl mit gutem Herz. War halt so schau. Brummelnd und langsam setzte sich das Truppchen in Bewegung und verschwand um die Ecke. Leichen wegräumen. Leichenchen. Ich blieb sitzen, war mir egal, was der Chef mir für einen Spruch anknallen wollte. Ich war ganz anders als sonst. Mir war zum Kotzen und zum Heulen. Der Chef sah mich an. Schwanger. Er setzte sich zu mir und fragte ganz sanft: Was ist mit dir? Ich sagte, ich kann nicht mehr, und die Tränen stiegen mir in die Augen und ich heulte auf einmal hemmungslos und sagte, es ist so ein Wahnsinn. Er sagte, ja, das ist es, und beide schauten wir hinüber zur Arbeit. Das war eine alte Ritterarena. Moderne junge Leute kamen jeden Tag per Auto und Bus zu einer traditionellen Veranstaltung eines Ritterkampfes, so mit Pferd und Lanze. Jeder, der wollte, konnte das machen. Das war alles wie in Las Vegas. Licht an, Glitzer, Funkel. Dann die Kampfpaare, geschmückt und verziert. Die Festfanfare und aufeinander los. Licht aus. Am anderen Tag pünktlich um 16 Uhr der nächste. Bis zum Dunkelwerden wurden nebendran Party gefeiert von den Zuschauern mit den Siegern. Wenn der Platz leer und dunkel war, kamen wir und sammelten die Reste ein und bargen die Verletzten. Das war ein Schlachtfeld. Da lagen Hände, Arme, zerstümmelte Körper, wie eben im Krieg. Und kaum waren wir fertig, wurde es hell. Ein neuer Tag. Kamen die nächsten sich beweisen wollenden Kerle, ausgelassenen, abenteuerlustigen Männer, stiegen aufs Pferd, ließen sich schmücken, bekamen die Lanze, Musik und Tod. Jeden Tag war das so. Es war Wahnsinn, aber keine wollte damit aufhören. Es ging immer weiter, jeden Tag. Wir sahen zu, wie wieder 2 Männer die Lanzen ineinander steckten. Einer vom Pferd fiel und tot war, der andere ein Held und gefeiert, und ich sagte, es ist der blanke Wahnsinn. Es wurde wieder dunkel, wieder eine Schau vorbei und neue Leichen. Wie lange noch, sagte ich gequält, warum darf das sein? Der Chef, der plötzlich ein Engel war, sagte, komm, wenn wir es nicht tun, wird es niemand tun, die Toten begraben. Und er sagte, nicht mehr lange. Ich räumte weg und murmelte immer wieder, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Oh, das ist ein schöner Traum. Der konnte wenigstens Deutsch. Hm. Ich glaube, es ist der Traum von der Person, die auch den Traum gemacht hat mit dem Igel. Ja. Das habe ich schon gemerkt. Du merkst den Stil der auf jeden Fall. Der aber ich mag den Stil gut. Total gerne. Ja. Ich mag den Traum, weil der ist total... Der ist sehr traumig. Nein, der ist traumlich und sehr mutig und so gebend. Das gerade könnte auch 2012. Fast schon... Ja. Ist so ein 2012-Träumen. Man sagt, hier sind zu viele... Also das muss man ja schon in der übertragenen Ebene sehen. Ja. Man ist jetzt hier in diesen ganzen Kriegen und wirren Zeiten mit den Katastrophen und so. Es gibt jeden Tag neue Leichen. Hm. Uns bleibt nichts anderes übrig, als diesen Leichen Respekt zu zollen, die zu beerdigen. Ja. Und dann werden wir alle Engel. Weil nicht mehr lange. Dann aber nicht geht mehr es lange. Weiter und wir schreiten ins nächste Bewusstsein. Ja. Du fauler Sack. Du fauler Sack. Das ist ganz schön derbe. Ich finde es gut, dass der Engel eigentlich sich so als derber Bauarbeitermeister, also als Bauchef, Vorarbeiter sagen wir. Als derber Vorarbeiter. Tarnt. Der seine Maurerhandtasche mitbringt. Ja, das ist ja fast wie bei hier, bei Himmel über Berlin oder so. Ja, also es ist wieder ein sehr schöner Traum. Aber jetzt, wo du so schon so schöne Worte dazu gefunden hast, ist mir auch wieder aufgefallen, dass wir früher die Träume mal interpretiert haben. Ja. Ja, nicht das einfach gesagt kann man sich ja nicht interpretieren lassen. Das ja, kann ich das interpretieren, schon. Wenn Leute irgendwelche Meerschweinchen auf Tische knallen, um die K.O. zu hauen. Hm. Das waren gar keine Meerschweinchen. Doch, das waren Hamster. Erinnert ihr euch noch an den Traum? Beine ab und los? Ja. Beine ab und los. Ja, also für alle, die uns jetzt neu hören, ihr sollt so weit zurückhören, bis ihr zumindest zu dem Traum Beine ab und los kommt. Naja. Und der Traum, bei dem das kleine Kätzchen in die Steckdose gefallen ist und flüssig wurde. Vielleicht sollen wir nur Träume machen. Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder ein neues Thema aussuchen. Esoterik ist erschöpft. Ja. Mal wieder. Und erschöpfend. Erschöpfend. Ja, es gibt immer Neues. Also wir werden jetzt demnächst dann nur noch über GoFeminin reden. Jede Folge. Ich habe gesehen, dass die im Esoterik-Forum vom GoFeminin eigentlich nur fast über Liebeszauber reden. Aber es ist immer langweilig, weil die machen immer so 30 Einträge. Der erste ist immer, wirkt das wirklich? Dann sagen 10 Leute, nein, das geht nicht, lass dich nicht verarschen. Und dann mein anderer, ich kann dir welche machen. Ja. PN'e mich mal. Das ist nicht so interessant. Hm. Da mag ich lieber die Sexgeschichten. Zum Beispiel das, was wir letztens gelesen haben. Wir sind da drauf gekommen, als wir gucken wollten, was nochmal frivol ausgehen jetzt. Und wo dann dieses Paar geschrieben hat, wie die frivol ausgegangen sind, wo am Ende der anscheinend dieser ganze Club oder diese ganze Bar, wo die hingegangen sind, an einer Orgie war. Ja, richtig. Das war eine gute Geschichte. Das war so wie bei Ice White Shut ungefähr, ja, aber so plötzlich. Nur ohne Masken und ohne mehr explizit. Und mehr so in einem unterschichtigen Niveau. Ja. Also ich war noch nie auf GoFeminin. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen zu shady für mich. Das GoFeminin ist echt eine komische Seite. Ja. Die ist semi-shady, weil eigentlich, wenn man auf die normale Home-Seite kommt, da sieht es ganz normal aus. Und aber da das Forum. Ist die eigentlich ganz gut designt. Dann klickt man aufs Forum und das sieht aus wie von vor 10 Jahren. Das ist so die Hinterwelt, hinter der normalen die andere Welt, die so Welt durchscheint. Ja. Mhm. Es ist auch ein, also man kann es schon rechtfertigen, dass wir das hier besprechen. Und da gibt es schon viele Falten in dieser Welt. Das ist eine andere Falte, das ist der Seite. Ja. Hoffentlich bleibt uns das Internet noch erhalten, aber wenn es so weitergeht, ist es vielleicht schon nächste Woche abgeschaltet. Richtig. Ja. Vielleicht hört ihr diese Folge gar nicht mehr. Nö. Ja. Da musst du das ganz schnell machen. Nö, kein Bock. Oh. War so langweilig dieses Mal. Kannst du hier nicht irgendwie gibt es nicht so ein Plugin, dass man einfach alles automatisch. Doch schon. Oder nur die guten Teile? Ja, dann wird ja die Folge 3 Minuten. Und das von Becker, das war auch interessant. Wenigstens etwas. Es war ein schön ausgearbeitetes Referat. Vielen Dank. Ich habe ganz viel gekürzt. Ja, war aber gut. Ich mag so Geschichten von so komischen Religionen, wenn die sich dann immer so, also so Religion, ich meine, dieses ganze Esoterik, das ist ja sozusagen, das kann man so nebenbei machen. Aber wenn das dann in so richtige Religion reingeht, da muss man schon ein bisschen mehr dabei sein eigentlich. Ja. Also da kann man nicht mal sagen, ja, ich mache das jetzt auch. Ja, also man kann halt diesen 3-Tages-Kurs machen und dann hat man quasi. Ja, also. Aber man muss aber nicht man immer muss sich hingehen. Schon, man muss halt, wahrscheinlich macht man auch dann viel, dass man in die Gemeinde geht, ja, bei klar, denen ja. Oder so. Hm. Und unsere Dozentin hat gesagt, man wird da gleich mit eingebunden. Und dann, wenn man das dritte oder vierte Mal da ist, dann heißt es, ja, kannst du hier nicht mal mit anhelfen, Gläser zu spülen oder so. Oder hier ein bisschen die Stühle zusammen. Kann man es auch mit Licht machen. So kriegen sie einen, die Schweine, mit Gläser spülen. Ja. Da will man natürlich. Scheiß Religion. Zweiten Abend gleich zum Spanferkel essen. Ja. Und man soll ja das Ritual jeden Tag machen. Ja. Das ist vielleicht mach ich jetzt auch jeden Tag. Ja. Aber du hast ja das. Ich habe noch so 5 Yen-Stücke. Ich finde, das ist leichter als das 60-Tage-Programm von UFC auf jeden Fall. Das kann man gleich immer einfügen, da muss man nicht immer eine Stunde sich kaputt machen. Ja, aber das Problem ist, dazu braucht man Kinect. Ja, stimmt. Aber man kann, wenn man UFC nicht selber machen möchte oder nur anschauen möchte, kann man noch den Filmtipp von Henning weitergeben: Warrior. Mit hier aufgepumpten Tom Hardy. Warrior. Ja, der ist kann aufgepumpt gut. sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ein ziemlich guter Film, wenn man mal ein paar männliche Tränen vergießen möchte. Okay. So wie bei Brokeback Mountain. Na, aber Brokeback Mountain, ich weiß nicht, UFC ist nicht ganz so schwul wie schwule Cowboys. Aber fast. Es ist kann auf jeden bestimmt, Fall, muss aber nicht. Es ist auf jeden Fall der eine von den beiden Kämpfern, der macht das immer mit so einem Submission Hold, dass er gewinnt. Er lässt sich erstmal ganz lange verprügeln und dann macht er Submission Hold bei dem anderen, indem er seinen Schritt ihm ganz lange ins Gesicht presst und so. Ja. Hat was. Klingt gut. Ja. Und du sagst, es ist nicht mixed. So schwul wie bei Brokeback Mountain. Ja, nö. Das ist so MMA, also Mixed Martial Arts, wie man das immer sagen muss. Das versteht man das ja nicht. Ja, ich glaube, das war's für heute vom Martial Arts Podcast, oder? Ja. Ja. Von dem beliebtesten Martial Arts Podcast in Deutschland. Ja, vielleicht. Wenn nicht Stelle, sogar ganz Baden-Württemberg. An dieser Stelle wollen wir noch einmal Jackie Chan grüßen. Richtig. Yo, Bro. Der hat. Irgendwann hat er was gemacht. Nö, aber weil wäre der Martial Arts Podcast. Der beste genau. Jackie Chan-Film ist ja in 60 Tagen um die Welt. In 60 Fragen um die Welt. Mit Jackie Chan als dem Löwen. Ja. Alle, die mitspielen. Ja, Ende. Wir sehen uns in der nächsten Dimension. Tschüss. Tschüss. Also der Ablauf ist... Lass das mal, du machst das eine Klammer auf und dann machst du die einfach nicht mehr zu und sagst oh am Ende, Mann, ich wollte das jetzt gleich machen. Aber ich dachte, schneid es raus. Also, der Ablauf ist... Wenn er sagt, er schneidet es raus, dann schneidet er es nie raus. Doch, ich schneide es diesmal raus. Das kommt ins Outtake. Ja, okay.